Herzlich willkommen zum sylfmedia.de Podcast. Oh Scheiße, jetzt habe ich es versaut. Hallo zusammen. Wie, kein Neustart? Nee, ach, wir haben jetzt schon zweimal angefangen. Der erste Podcast war 3 Sekunden, weil ich irgendwie mitten im Opener... So, der ist dann nächsten Samstag online, ne? Der ist diesen Samstag online. Diesen, der kürzeste Podcast der Welt. Ach so, der ganz kurze, nee, den stellen wir gar nicht online. Es gibt auch das kürzeste Lied der Welt, was irgendwie 1,8 Sekunden geht oder so. Ach so? Besteht aus einem Satz und dann ist wieder fertig. Echt? Den kenn ich gar nicht. Ja, weiß ich jetzt. Irgendwo stand das letztens. Bei Twitter habe ich es irgendwo gelesen. Achso, ja, hallo erstmal. Ja, hallo zusammen. Die wievielte Ausgabe haben wir eigentlich? Oh, das ist die 11. 12. Ich kann ja mal schnell schmulen. Oder schmulen kann ich gleich nochmal die Webadresse nennen. Ich gehe jetzt auf www.sylfmedia.de/blog und schaue mal, der wievielte Podcast das jetzt ist. Ah, vertippt. Ja, wolltest du gucken, ob du schneller bist? Ja, der 11. ist es. Echt jetzt so? Ja, ich bin schneller. Ja, herzlich willkommen zum 11. Podcast. Hast du jetzt nachgeguckt? Nee, noch nicht. Aber ich glaube dir jetzt einfach. Erzählen können. Ich glaube dir einfach. Ja, da sag es. Nee, das ist nicht der 10. Podcasten war. Verdammt. Oh, jetzt habe ich schon wieder reingepustet. Der 10. Podcasten war letzte Woche. Genau, dann ist es jetzt der 12. Der 11. war der Weltuntergang. Aber nach richtig. Einem Weltuntergang fängt ja alles von vorne an. Deswegen würde ich sagen, das ist der erste Podcast. Nein, wir sind beim 12. Nein, Nummer. In dieser neuen apokalyptischen Umgebung. Was ist denn das? René, also. Nee, das ist draußen, ich, ne? Komisches Geräusch. Ja. Ja, also herzlich willkommen. Ich bin Dr. René und... du hast hier Steuerung C, Steuerung V vergessen. Und Dr. Holger ist heute auch da, ja. Da frage ich mich, Dr. Eisenfaust, da glaube ich, da stimmt auch was nicht, oder? Den hat keiner gefragt. Ja, genau. Naja. Also Weltmeistertitel aberkannt, oder wie? Nee, ich weiß ja nicht, der Dr. Eisenfaust, worin der Doktor ist. Ach so. In Eisenfäusten. In Verprügeln. Im Fisten. Wir reden gar nicht weiter drüber, dann können wir den Podcast nämlich ganz regulär ab unter 18 lassen. Okay. Ja, liebe Kinder, ihr habt das eben nicht gehört. Ja, die Uni Bayreuth war Bayreuth, ne? Das ist eine Uni, wo man ganz einfach seinen Doktor kriegt. Ja, werde ich mich mal anmelden. Ja. Ich habe für heute gedacht, was wir generell zukünftig machen sollten, weil wir ja manchmal so vielleicht etwas sehr unsere Meinung darstellen, ja. Die vielleicht anderen nicht so gefällt. Das war, weil wir ja quasi hier publizieren, ja. So eine Sachen dann aufschreiben. Wenn du merkst, dass ich über ein Thema herziehe und die andere ja. Sicht so ein bisschen zu kurz kommt, ja. Dass wir uns das aufschreiben und dann einen Disclaimer hinten ran machen, dass wir dann sowas auswerten. Also wenn du jetzt irgendwie sagen würdest... Wenn ich politisch werde. Nicht nur politisch, ja, aber auch politisch. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Ringelblumen sind total kacke. Ja, dann müsste man das dann zum Schluss mal von der anderen Seite auch beleuchten. Ach so, okay. Oder wir machen es uns ganz einfach. Wir werden es dann nur diese allgemeine Meinung, also was so richtig ist laut Massen. Ach so, laut Massen. Ja. Laut das Statistik. Heißt, was laut Statistik richtig ist, diese Meinung werden wir dann auch nochmal richtig beleuchten. Ja. Sprich, wenn wir jetzt zum Thema Atomkraft, ich jetzt sagen würde, hey, Atomkraftwerke sind noch toll, sehen noch in der Landschaft richtig schön aus, besser leuchten. Als so echte Berge und leuchten nachts, dann müssten wir natürlich im Nachhinein das nochmal klären, dass das natürlich nur unsere Meinung ist und Das normalerweise sollte man sowas nicht toll finden. Ja, aber ist es nicht. Nee, die allgemeine Meinung, es gibt immer eine allgemeine, richtige Meinung, habe ich festgestellt. Wer unseren Podcast hört, der weiß, dass wir unsere eigene Meinung haben. Ja, aber für die Leute, die es nicht wissen, ne, sicher ist sicher. Jetzt wissen sie es. Ja. Okay, ich schreibe trotzdem mit, Holger. Wenn du irgendwas sagst, wo ich sage, nee, das kann man so nicht einfach sagen, dann werde ich mir das notieren. Halo ist das beste Spiel der Welt. Nee, das ist, ich finde... Okay, nee, machen wir jetzt zum Schluss. Ich schreibe mir nur auf Halo. Gewaltverherrlichung. Okay, das klären wir dann am Ende der Sendung. Wie war das hier? Waffen gehören nur in Killerspiele? Genau. Ich kann es erweitern. Ja, erzähl mal. Und Killerspiele gehören nur an Erwachsenenhänden. Ja. Okay. Ja. Was ich mich übrigens frage und was ich dich mal fragen wollte, warum entscheidet sich das bei dir immer so kurzfristig, ob wir einen Podcast aufzeichnen? weil meine Chefs auf den Donnerstag immer entscheiden, ob noch eine Zusatzschicht gemacht wird oder okay. nicht. Okay. Ja. Das entscheidet sich dann am Donnerstag. Genau. Ich habe immer das oder Gefühl, Freitag. Du weißt gar nicht. Ah, okay, weil ich wollte gerade sagen, ich habe immer das Gefühl, du weißt am Freitag gar nicht, ob wir Freitagabend aufzeichnen können. Ja. Das heißt, wenn nee, du. Ich habe auch privat ein bisschen zu tun. So. Ja, aber das lässt sich ja hinbiegen. Das lässt sich nach hinten schieben. Das lässt sich nach hinten schieben. Ja. Du ja. wolltest eigentlich den Podcast mit unserem neuen Intro eröffnen. Kannst du mal bitte das neue Intro vorspielen? Warte. Was hier? Ihr hört den sylphmedia.de Podcast. Ja, nein. Das ist nicht das neue Intro. Dazu unser steht Thema. Da mehr. Das ist unser Thema, genau. Musik. Musik ist in the air. Ja, wie du das vorhin geschrieben hast. Ja, das ist so wie unser Thema. Musik ist in the air. Also in sie und in er. Oder genau. Heißt es in sie und in ihm? In ihr und in ihm. Was? Musik ist in ihr und in ihm. Nicht in sie und in sie. Ach, egal. Ja. Musik ist in sie, er. Genau, Musik ist unser Thema. Und bevor Holger gleich was vorsingen wird... Aha, das wusste ich gar nicht. Nein, du hast so ein Instrument mitgebracht. Also ja. ein Pseudo-Instrument, so ein kleines USB ist es gar nicht. Nee, das nicht ist so mal. Sieht aus wie so ein USB-Gadget. Also es ist so ein kleines Mini-Schlagzeug. Und da kann man mit den Fingern... auch rumtrommeln. Ja, ich habe, was ich vermisst habe, war... ein USB-Anschluss? Nee, eine Snare. Also wir haben ja... Nee, du musst es noch anmachen. Ich muss es einschalten. Ah. Ein Stromschlagzeug. Also man hat eine Bassdrum. Für alle, die nicht wissen, was das ist die große Trommel. Unten wo der kleine Hammer immer gegenhaut, wenn man mit dem Fuß drauf tritt. Ja, jetzt haben wir mit dem Fuß. Dann haben wir Toms, und zwar drei Stück. Die hören sich aber wirklich seltsam an. Wo ist denn der Lautsprecher? Aber deine sind natürlich auch. Ja, und ein Hi-Hat. Nee, ist ein Crashbecken, ist gar kein Hi-Hat. Entschuldige, ein Crashbecken. Ein Hi-Hat erkennt man daran, das hat zwei Metallteller. Total. Aber die werden ja dann auch mit dem Fuß, mit dem Pedal gespielt. Ein Hi-Hat wird mit dem Pedal gespielt, ein Becken nicht. Ein Crashbecken. Ja, ja. Das wird mit dem... Boah, cool. Du hast auch Sticks bei. Ich habe auch richtige Sticks von meinem Rockband. Ach, die sind von einem Spiel. Die gehören ja nicht zu. Ist übrigens, das steht ja schon dazu, drauf, Fingerdrums. Also, dass die nicht dazu gehören, das war mir schon klar. Ich dachte, vielleicht hast du dir so mal echte Sticks geholt. Die waren dabei. Also das sind echte Sticks. Also, ja, ich wollte gerade sagen, ich kenne mich mit Schlagzeugsticks nicht so aus. Ja, cool, ne? Das war nochmal, also ich habe einen Stick rechts, einen links und die professionellste Schlagzeuggeste ist, einen schräg über den Kopf halten und mit dem anderen dagegen hauen. Und wichtig also ist ein schräges Kreuz. Im Rhythmus und dann so. Und jetzt müsste es eigentlich losgehen, nur uns fehlen die Töpfe. Ah, okay, warte mal. Holger, genau, halt's das Mikro. Ich halte das Mikro. One, two, three, four. Ach, scheiße, ja. Ich hab's verkackt. Ich muss ja natürlich beim Schlagen zählen. Genau. Und wir machen's mal auf Deutsch, damit unsere nicht englisch sprechenden Zuhörer, Musik ist in sie er, auch was mitkriegen. Okay, eins, zwei, drei, vier. Hervorragend. Ja, sehr schön. Oh ja, ich bin stolz auf dich. Selbst manuell eingespielt, selbstverständlich. Ja, nee, schöne Sticks, wobei ich weiß, dass es da eine Menge zu beachten gibt. Dass sie nicht kaputt gehen, ja. Nee, wenn man Schlagzeugsticks kauft, dann muss man schon gucken, dass man auch... Es gibt ja, glaube ich, auch Carbon-Sticks oder so. Nicht nur aus Holz. Ja, ich hatte überlegt, dem Leo mal welche zu holen, so aus Spaß, weil der nämlich in der Musikschule, in der er war, auch Schlagzeug gespielt hat. Als Belohnung durften sie mal nach dem Klavierunterricht Schlagzeug spielen. Und das war, also hat er hervorragend gemacht. Also, jetzt kriegt er ein Schlagzeug zu. Wir waren wirklich gucken wegen dem Schlagzeug. Also wir wollten kein richtiges holen, hatten wegen dem elektronischen geguckt. Genau. Und du hast ja auch gerade erzählt, dass du hier, du hattest ja auch gerade was bei der Hand. Ja. Da kannst du übrigens mal hinter dich greifen. Da liegt ein Musikkatalog, der oben drauf, genau. Auch schön mit Schlagzeugsticken hier so Anweisungen zu gehen. Schlag mich mal noch. Ja, ja, da hat man geguckt, es gibt auch bei elektronischen Schlagzeugen unterschiedliche Geräte. Also die unterschiedlich funktionieren, ne? Und ich habe wie funktionieren die denn unterschiedlich? Die sind, ich weiß nicht, ob raufhauen, elektronisch und dann bumm. Ja, ich glaube, das hat dann mit der Oberfläche irgendwie zu tun. Es gibt welche, die sehr gummiert sind. Das ist dann, was ich persönlich ja ganz gut finde. Am Preis. Ist nicht so laut. Ja. Nur das hat er zum Beispiel, hier sind die richtigen Schlagzeuge, da ja. Kannst du mal gucken, so ein Schlagzeug kostet, da kriegt man schon so für 1000 kleines, Euro, kriegst du, hier 800 Euro kriegst du schon ein Schlagzeug. 650. Wobei da wichtig ist, ne, du hast hier unten eine Bassdrum, muss immer mit bei sein, ja. Eine Snare-Drum, das ist die Trommel, die quasi waagerecht steht, komplett waagerecht. Nee, das ist die Snare, das kleine. Und die Toms sind diese hohen Kisten, die manchmal so leicht schräg sind, ne? Und ein Hi-Hat muss bei sein. Und da hast du eigentlich ein gutes Schlagzeug. Also ein brauchbares, mit dem man was machen kann. Also wenn, hätte ich ja auch gerne ein elektrisches. Ja, und wir hatten bei den elektrischen, da hat uns der Verkäufer darauf hingewiesen, dass man das natürlich auch extrem hört. Und ich glaube, du hattest das von deinem Nachbarn auch schon gesagt bekommen, dass man, hattest du doch gerade erzählt? Ja, ne, das ist ja ein Spielzeug. Nein, das hört man wirklich. Ja, das ist ein Spielzeug. Jetzt überleg mal, mit einem richtigen elektronischen Schlagzeug, was man in Ausmaßen wie ein richtiges ist, du musst halt auch echt draufkloppen, ne? Nee. Beim elektronischen noch nicht. Du musst draufhauen, natürlich. Ja, klar, aber jetzt nicht so wie bei einer echten, beim echten Schlagzeug. Doch. Nee, es reicht, wenn ich hier so, ja, wie soll ich jetzt vormachen? So, na, nee, dann ist es, ja, dann ist es so, der erkennt, dass ich draufgehauen habe halt. Ja, dann ist ja kein Schlagzeugspiel. Dann ist es mehr sowas, dann wäre es ein Schlagzeug ohne Anschlagdynamik, hier hast du, ne? 1,5. Kostet ja noch obwohl, mehr. Obwohl, hier, 600 Euro, ne? Ja. Wobei ich das ja nicht toll finde. Die sehen halt auch kacke aus, ne? Das ist, da hast du halt keine Trommel dran, ne? Das ist ja kein Kreis, das ist ja ein Viertel. Ja, weil mehr ist ja nicht nötig. Du musst überlegen, ja, klar, du stellst so ein Teil halt in die Ecke, ne? Also diese Becken, die sind dort, also das sind diese runden, großen, goldfarbenen Teller, die sind jetzt bei dem elektronischen Schlagzeug nicht rund, sondern halt nur ein Viertel, also so ein Viertelkreissegment. Ja, ich find's aber ästhetisch. Aber du kannst es an die Wand stellen, weißt du, wenn du so ein großes, rundes Becken dran hast, klar, optisch macht das dann nichts her, aber guck dir mal an, hier 4000 Euro. Und das andere hier kostet 5000 und sieht schon einigermaßen, ja, okay. Ja. Sieht auch nicht, nee, aber besser aus. Was ich sagen wollte mit diesem Raufhauen, du hast doch beim Klavier auch, ne? Nur bei einem Klavier muss man richtig doll spielen, damit man was hört, ne? Also wegen der Anschlagdynamik. Das heißt, wenn man auf einem alten Klavier zu schwach spielt, dann kommt manchmal gar kein Ton raus. Leo hatte das jetzt bei einem Konzert gerade erst gehabt, hat auf einem steinalten, also der saß steinalt aus der Flügel, war auch ein Steinweg oder Steinweg, ich weiß nicht, wie die heißen, und da kam auch Töne nicht rüber, weil er halt nicht doll genug hat. Ja. Ne? Wenn du dir ein Keyboard kaufst, dem ist es egal, ob da eine Anschlagdynamik, also das hat keine Anschlagdynamik. Und von dem Schlagzeug, was du gerade erzählst, wo man halt auch nur rauftippen muss, dann ist es ein Schlagzeug ohne Anschlagdynamik. Aber es gibt doch auch so eine guten Keyboards, die so einen Anschlag. Genau, ja, natürlich gibt's. Aber ich meinte, jetzt wollte ich gerade die Parallel ziehen zu deinem Schlagzeug, wo du sagst, man braucht nur rauftippen. Ja. Ne? Also ich finde es sehr wünschenswert, wenn das relativ nah am Originalschlagzeug ist. Ja. Weil sonst sitzt du an einem richtigen Schlagzeug. Kaufst du doch ein echtes. Nee. Und also wie gesagt, man braucht jetzt nicht denken, wenn man ein elektronisches Schlagzeug hat. Also ich meine jetzt wirklich so eins, wir haben uns, wie gesagt, da mal mit dem Verkäufer eine Weile unterhalten und auch ausprobiert. Und es ist nicht so laut wie ein echtes Schlagzeug, aber es macht auch Krach. Ne? Es macht halt, du hörst es. Er hat gesagt, was ich glaube, bei der Bassdrum, die du mit dem Fuß so machst, hat er gesagt, man hört halt dieses Gewummer ganz toll und das nervt halt auch. Ja, welches Gewummer? Dass ich mit dem Fuß irgendwo trete, genau, oder dass ich, oder wirklich dieses Geräusch? Nee, das Geräusch, da hast du letztendlich nur wie ein Hammer auf Plastik haut. Ja, aber genau, auch das erzeugt dann Geräusch. Ja, klar. Ne? Also meine Nachbarn, ich habe ja so ein billig Plastik, also für Rockband hier, für die Spielkonsolen, so wie ist das? Wie SingStar, bloß halt mit Instrumenten und... Ich glaube, das kennt jeder. Karaoke. Die sehen schon aus wie die elektronischen Schlagzeuge, sind nur halt eine extreme Nummer kleiner, ne? Ja, und billig. Ja, und billig. Ja, genau. Und da meinte mein Nachbar, es hört sich an, als wenn ich Schränke zusammenbaue. Dann sagst du ja. warte mal, dann wenn du da noch was Interessantes siehst bei den Schlagzeugen, ich kann ja... Oh, ich hab ein Schlagzeug am Mikro gespielt. Ich habe ja noch so ein anderes Schlagzeug. Das ist im Prinzip so. Sind das zwei Plastiksticks, ne, die ein bisschen größer sind, mit Kabeln dran, die in eine Kiste reingehen. Und wenn man diese Plastiksticks jetzt in der Luft bewegt, dann machen die halt auch Schlagzeuggeräusche. Was mich jetzt persönlich nicht so überzeugt hat. Also ich habe dann doch eher was, also Hast du denn jetzt erwartet, so rums, wumst? Dass es besser funktioniert. Wie? Achso, okay, man muss natürlich sagen, ja. Du haust nicht physikalisch irgendwo rauf, sondern du trommelst in der Luft und das muss das Gerät ja erstmal erkennen. Und das Gerät, richtig, und das Gerät erkennt, das wollte ich dir noch zeigen, erkennt eine Bewegung nach unten und sagt, okay, das ist die Snare, es erkennt eine Bewegung nach vorne und sagt, ah, das ist das das Hi-Hat. Ja. Es erkennt eine Bewegung zur Seite, das ist das Becken. Ne? Und es sind noch zwei Pedale dran für die Hi-Hat, zum Öffnen der Hi-Hat. Ne? Die Hi-Hat, das sind ja zwei so eine Metallteller, zwei goldene. Das ist der Unterschied zwischen einem Crashbecken und einem Hi-Hat. Das Hi-Hat sind zwei so eine Teller und mit dem Fuß kann man die öffnen und schließen. Das heißt, du kannst ja... Ne? Wie? Ne? Und du kannst auch jetzt, wenn es offen ist, kannst du draufhauen und das klingt anders, als wenn du es geschlossen hast und draufhaust. Nee, das ist das Becken. Das ist das Becken. Warte mal, ich mach. Ich brauche ein Gummi. Ich mach's lieber mit Gummisicherung. Achso. Das wollen wir jetzt ja auch nicht erklären. Nein. Genau. Also was ich jetzt nämlich gerade mache, ich befestige jetzt eine dieser Pedalen an meinem Fuß. Das wird die Bassdrum-Pedale. Das heißt, ich kann meinen Fuß dann eine Kippbewegung mit meinem Fuß machen. Ich mache das gleich mal vor. Und das hört sich dann an wie eine Bassdrum. Wie ihr denn sehen werdet. Das ist jetzt erstmal die Begrüßung. Okay. Das geht überhaupt. Warte. Ja, es ist genau, und das meinte ich, wenn das schon mal nicht so funktioniert. Denn ich weiß, das ist so ein bisschen... Achso, ich muss ja auch beim Mikro bleiben. Ja. Ich werde mal folgen. Ja, warte mal, ich... Dreh dich mal kurz runter, ja, denn in der Zeit kann ich mal erklären, wie das hier aussieht. Also René versucht jetzt hektisch hier sein Experiment aufzubauen. Oh ja, das hat gut gewumst. Okay, ich muss ein bisschen weiter weggehen, sonst haue ich hier das Mikro. Irgendwas kaputt. So. Oh. Genau, jetzt habe ich den Einstab in die Luft. Ne? Das ist quasi jetzt ein Hi-Hat soll es sein. Und nach unten, es ist ein Tom. Ein Tom? Mein Kumpel heißt Tom. Tom heißen die Teile, ha? Ach so. Das war schon mal nicht schlecht. Ich dreh mal ein bisschen runter. Was ich jetzt gemacht habe und was unheimlich viel Spaß macht, wenn man es beherrscht. Hä, welcher Dreh? Ich habe das Mikro genommen. Was unheimlich viel Spaß macht, ist, man macht mit dem Fuß eine andere Bewegung als mit der Hand. Ja, genau, und das muss also, man im Kopf erstmal hinkriegen. Irgendwie. Zur Erklärung, ihr könnt es nämlich mal mitprobieren. Nehmt eure rechte Hand jetzt mal in die Luft, egal wo ihr seid. Am besten kommt es natürlich, wenn ihr in der U-Bahn seid. Den Nachbarn hauen. Also, ganz wichtig, ihr macht eine Faust und streckt jetzt, bitte mitmachen, ganz wichtig, mitmachen, eine Faust. Du hast ja Sticks in der Hand, Holger, du brauchst nicht mitmachen. So. Und streckt den rechten Zeigefinger dieser Hand jetzt aus. Und jetzt die Hand in die Luft heben und wir zählen 1, 2, 3, 4. Und ihr macht bei jeder Zahl die Hand nach vorne. Also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, das ist Nummer 1. Jetzt, wenn ihr keinen Sitzplatz in der U-Bahn habt, dann bittet mal jetzt jemanden um einen Sitzplatz. Jetzt müsst ihr sitzen. Jetzt kommt die Bassdrum ins Spiel. Ihr nehmt euren rechten Fuß und macht auf 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Immer auf 1, ja? Ich hätte jetzt gesagt auf 2 und 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nee, auf 1 und 3, wenn. Ja, oder 2 und 4. 1, 2, 3, 4. Wir machen das auf 1 und 3. Also, ne? Nicht vergessen. Nee, wir machen das, lass mal weg. Wir üben, wir machen das ganz langsam. Okay, ganz langsam. Also, kennst du guten Schlagzeuger? Ich kenne guten Schlagzeuger. Ja, jetzt irgendwie so. Ihr werdet danach so gut wie Phil Collins sein, mindestens. Also, schön mitmachen jetzt. Wenn ich sage 1, dann den Fuß, also ihr habt den Fuß angewinkelt, also nur der Hacken steht auf dem Boden. Und wenn ich sage 1, klappt ihr den Fuß einmal nach vorne. Und wenn ich sage... Was ich dann ungefähr so anhören sollte. Bei 2 nehmt ihr ihn hoch und bei 3 klappt ihr ihn nochmal nach vorne. Ja, also 1, 2, 3, 4. Oh, ich hab's vergessen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt... Rechte Hand wieder nehmen, Zeigefinger, ihr wisst, wie es geht, in die Luft und auf 1, 2, 3 und 4. Und mit dem Fuß macht ihr nur auf 2 und 3. Das sieht dann so aus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ja? So, das ist war jetzt aber schneller mit deiner Hand als... Nee, 1... Ach, ja. 1, 2, 3, 4. Genau. Ach, ich habe 6... Okay, das ist eine Nummer schwieriger. Was ich gespielt habe, sind... das waren dann nochmal... 1, 2, 3... Das waren dann 8 Minuten. Ich habe 8 Minuten gespielt. 1, 2, 3. Siehst du, da geht's nämlich schon los. Das ist nämlich komplizierter, als man denkt. Ja, okay. Und jetzt kommt die linke Hand noch dazu. Ich mach's nur ganz schnell, um's rund zu machen. Und mit der linken Hand hauen wir quasi auf die virtuelle Snare-Drum, die steht vor euch. da könnt ihr auch wieder den Zeigefinger rausstrecken und könnt mit dem nach unten hauen. Und das macht ihr auf 1 und, nee, auf 2 und 4. Also ihr macht auf 1 und 3 mit dem Fuß. 1, 2, 3, 4. Und mit der Hand macht ihr auf 2 und 4. Ne? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ne? Und dazu jetzt mit der anderen Hand in der Luft. Ja? Also wenn die Leute jetzt komisch gucken, nicht zurückgucken. Einfach nicht zurückgucken. Also wir versuchen das jetzt mal alles gleichzeitig. Jetzt bin ich ja gespannt. Da ist nämlich schon der Fehler. Du spielst ja schon wieder Viertel. Nee, Achtel? Achtelnoten oder Sechzehntel. Ich weiß es nicht. Immer. Ja, es hört sich einfach. Da wird's halt richtig kompliziert. Also, ja, wenn man nur Viertelnoten spielt, hört sich langweilig an. Deswegen mit der 16. da drin ist das schon richtig cool. Also. Jetzt bist du aber einstellen, du musst aufpassen, ne? Tada! Okay, ich glaube, das war für die Ohren. So, dann mache ich das Gerät mal aus wieder. Ja, wie einen herzlichen Gruß an unsere Truckerfahrer. Einen herzlichen Gruß an die Truckerfahrer, genau. Ja, Holger, ja, willst du mal probieren? Na, ich probiere das nach der Sendung, denke ich mal. Ja? Jetzt wird jetzt ja mit der Kabelsalat hier, dann ist ja... Na gut, dann... Ist ja schlimm. Aber ich... Siehst du, genau. Ich habe dir was getwittert. Ich hätte gerne eine Räusper-Taste. Und ein Echo. Warte mal, ich muss mal kurz am Mikro was drehen. Ja, okay, dreh mal. Okay, er dreht. Jetzt, Achtung. Mit der Hand. Mit der rechten Hand nach oben. Oh, ja, genau. Okay, also das war ja, das war jetzt die kleine Schlagzeugstunde. Unser neues Intro. Ja, unser neues Intro. 1, 2, 3, 4. Nee, aber man muss es wirklich mal probieren. Es macht unheimlich viel Spaß, wenn es dann wirklich funktioniert, mit der rechten Hand was anderes mit der linken zu machen. Genau, richtig. Und dann gleichzeitig mit dem Fuß noch was anderes zu machen. Ja, ist eine Übungssache. Also kann ich nicht. Ich habe gehört, es gibt sogar eine Double Bass Drum. Kann das sein? Eine Double Bass Drum? Genau. Also sprich, du hast ja den Fuß so angehoben. Ja. Und wenn du vorne, also dann runter machst, dann hast du vorne die erste Bassdrum und dann habe ich gehört, gibt's das mit dem Hacken auch nochmal. Dann kannst du ganz schnell ding. Das machen die ein bisschen anders. Und zwar ist der Hammer so, dass der schnell zurückschnellt. Das heißt, du kannst wirklich mit dem Fuß mit einmal wippen, haut er einmal gegen, kommt zurück und haut nochmal gegen. So in der Art funktioniert das. Ah. Eine Double Bassdrum. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit Schlagzeug halt auch nicht so aus. Ich auch nicht so. Aber ich kenne ein paar gute. Ich kenne sie jetzt vom Namen her nicht. Ah. Der von Metallica finde ich, ist echt krass. Also der hat's da drauf, hier mit beiden Händen was anderes zu machen, mit dem Fuß auch nochmal und dabei dann noch den Rhythmus zu wechseln. Also das ist ja genial. Da muss man aber auch, das ist dann wie so ein Flow. Das spürst du dann irgendwann, dann funktioniert das. Das ist richtig, ja. Also das fehlt mir noch so ein bisschen. Es ist ein bisschen. Also ich habe mir dieses halt auch, aber Guitar Hero Metallica geholt. Dadurch schult man das, ja klar, das ist zwar nur ein Spiel, aber ich glaube, dadurch ist schwer, schult man das. Also wenn du richtig auf Expert spielst oder so, dann hast du ja. Muss ja genau wirklich so schlagen, wie der echte Drummer das macht. Und das ist extrem. Oh. Das sind noch, also was wir jetzt gerade gemacht haben mit 1, 2, 3, 4, das sind noch einfache Sachen. Du hast auch so eine Offbeat-Geschichten, dann hast du zählst nämlich beim Schlagzeug so 1, 2, 3, 4 und dann zählt man wie 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2, ne? Und dann machst du auf 1 und auf N. Ach so. Und dann gibt's 1 and a 2 and a 3 and a 4. Ne? Dann zählst du so und dann machst du halt auf 1 was anderes als auf N und auf und ne und A. Also, ja, und dann, echt kompliziert. Und dann spielst du halt auch nicht so im Rhythmus, ne? Dann hast du so eine Offbeat-Geschichte, wo du dann nicht 1, 2, 3, 4, sowas dann machst, ne? Was dann so, und das hört sich dann außer halt, das Rhythmus geht. Also, ja, es klingt wie außer das Rhythmus und dadurch wird es halt interessant und klingt halt echt gut. Und echt schwer. Und es ist echt schwierig, aber ich glaube, wenn du da richtig drin steckst und das so im Blut hast mit dem normalen Rhythmus spielen, dann ist es kein Problem, mal da einen so zwischenzuhauen. Ne? Richtig. Und es gibt sogar Schlagzeugnoten. Ja, na klar. Warum auch nicht? Nee, viele wissen es nicht. Also es gibt tatsächlich Schlagzeugnoten. Ja, ich denke mal, die sehen genauso aus wie für irgendwelche anderen Instrumente. Aber du hast halt diese Pausen mit drin, also musst du ja wissen. Genau, sie nutzen die Notenlinien, wahrscheinlich deswegen, weil es einfach sich durchgesetzt hat und es gibt halt Notenpapier. Und die Schlagzeuge sind dann so abgebildet, dass du halt in Tom ist ein bestimmtes Zeichen auf einer bestimmten Notenlinie und dann weißt du, alles, was auf dieser Linie kommt und ein Kreis ist zum Beispiel, das ist halt dann dieses eine Ding und alles, was ein Viereck ist und ganz unten, das ist dann die Bassdrum. So funktioniert das mit den Noten. Habe ich noch nie gesehen. Du hast halt Dauern auch drauf. Ja. Da kann ich empfehlen. Kann ich mir aber vorstellen, sage ich mal. Onlinedrummer.com. Ja. Und dann der von Slipknot ist noch genial. Das war jetzt ein bisschen härter, die Musik, aber oh, der ist krass. Den haben sie während des Konzertes mal so auf so einer Plattform hochgefahren und dann um 90 Grad, also so, dass der mit dem Kopf nach vorne guckt und dann hat der Richtung Publikum konnten alle sehen, wie der da spielt. Und dann hat der noch so lange Zottelhaare und so eine komische Maske auf. Also war der am Stuhl festgeknotet? Also festgebunden, ja. Festgeklebt. Kannst du den Herrn mal angucken, also der Typ ist absolut der Wahnsinn. Ja, warte mal, schreib mir gleich mal auf. Slipknot. Ja. Da weiß ich nicht mehr, was das ist. Slipknot. Ich weiß es. Ja, genau, also Schlagzeug. Ja, ist eine interessante Sache. Kann man auch trommelnd auf dem Tisch üben. Ja, auf dem Mutti-Zöpfen. Oder auf dem Schoß, ne? Da geht's ja auch eins. Und mit der rechten Hand macht man es dann auf die drei oder so. Und wenn man gute Schuhe anhat, einen festen Untergrund, kannst du dann so noch ein bisschen rumklacken. Genau, da kann man auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn auch den einen oder anderen Euro verdienen. Ich habe immer auf meiner Maschine rumgetrommelt. Auf welcher? Auf Arbeit. Ach so, hast du mal gesehen, wir haben ja da hinten auch einen Caron stehen. Was für ein Ding? Ach so, ja, stimmt. Ne? Also, das gibt auch Wissen. Wobei auch das sieht eher aus wie so eine Sitzmöglichkeit. Nee, ist es letztendlich auch gedacht. Also, man sitzt ja auch drauf. Nee, man sitzt ja auch drauf. Hast du mal gesehen, wie man Caron spielt? Ja, jetzt kann ich es mir vorstellen. Wenn du sagst, man kann drauf sitzen. Es macht wie heißen die denn hier aus Afrika, diese Buschtrommeln? Kongas? Genau, da auch habe ich mal gespielt. Das gab es bei mir in der Schule damals mal so als Sommerprojekt. Ach so, da kann man unterschiedliche Geräusche dadurch erzeugen, wo man hinschlägt auf dem Teil. Genau, ne? Ob auf, auf den Rand oder... Und das war ziemlich cool, wenn du da mit 8, 9, 10 Leuten im Kreis sitzen, alle trommeln den gleichen Rhythmus und dann geht's nachher, wie du schon meintest, so, dass man sich so ein bisschen aufteilt. Also 4 Leute spielen diesen Rhythmus und 4 diesen und so, dann wird's schon richtig cool. Also hat richtig Spaß gemacht. Macht schon eine Menge Spaß. Ich glaube, was man immer denkt und was halt nicht hinhaut, ist das... Ich guck gerade nebenbei... Die Hand-Fuß-Koordination. Nee, man kann alleine halt nicht die Musik machen, die man so im Radio hört. Ne? Du brauchst halt... Wieso? Also, es gibt doch welche. Ja, du kannst... So, nee, ich meine, so alleine für dich, nee, für dich meine ich, ne? Naja, klar, kannst du aber trotzdem machen. Dann machst du halt diese... Also elektrisch halt denn, elektronisch. Ja, aber du nicht... Du zeichnest deine 10 Sekunden auf und so. Aber wenn du jetzt sagst, ich will mich jetzt mal... bemusiken, ne, bespaßen ein bisschen, dann kannst du dich hinsetzen, dann klimmerst du auf der Gitarre, dann fährt Schlagzeug, fährt der Bass, ne? Also na, dann mache ich die Melodie so. Ja, wenn man hintereinander weg aufnimmt, dann schon. Jetzt, ich suche jedes Mal dieses Video. Caron von Schlagwerk ist das. Schlagwerk? Schlagwerk. Ja, die Firma heißt tatsächlich Schlagwerk. Da kann ich kurz was zur Geschichte vom Caron erzählen. Ich habe es aber schon gefunden. Also ein Caron ist im Prinzip ist eine Kiste, ein viereckiger Holzkasten mit einem Loch hinten drin und der kommt her wie ein Subwoofer. Ja, das ist genau wie ein Subwoofer, richtig. Der kann halt echt geniale Geräusche machen. Man denkt, das ist ein echtes Schlagzeug. Ja. Und seinen Ursprung hat er wohl von den Sklaven, den Spanischen. Die hatten, also Afrikaner, die nach Spanien als Sklaven mussten, die haben halt auf ihren Trommeln rumgetrommelt und dann hat den Spaniern hat es genervt und die haben halt denen die Trommeln weggenommen. Ja. Und dann haben die Bananenkisten genommen und haben darauf rumgetrommelt. Ja, Orangenkisten. Und deswegen ist dieses Caron auch wie so eine Kiste, ne? Sieht aus wie so eine Orangenkiste. Das ist so der Ursprung. Und das fanden die Spanier so toll, dass die halt glatt dieses Instrument übernommen haben. Ja. Und anhören tut sich das, wenn man es richtig gut spielen kann. Ja, das ist noch nicht. Krass. Das ist schon der Hammer, der hört sich an wie ein echtes Schlagzeug. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. So, und dann gibt es ja auch Erweiterungen zu. Also kann man, das war jetzt nur die Kiste, jetzt kann man an die Seite. Sitzkissen. Noch so, nee, an die Seite so ein paar Schellen ran und dann hat man die Hi-Hat halt auch noch dazu. Das hört sich dann. Der packt jetzt auch noch die Bass-Drum, die Pseudo-Bass-Drum aus. Ja. Oder eine Snare ist das, glaube ich. Nee, eine Bass schon. Das ist aber cool. Warte mal, und jetzt höre ich mal, wie alles zusammenklingt. Also das ist Wahnsinn. Das Video stockt jetzt gerade ein bisschen. Ja, du hättest vorladen müssen. Das geht doch bei YouTube nicht, oder? Na klar, wenn du ganz am Anfang, wenn er losspielt, wenn du da kurz Pause drückst, dann... Das machen wir jetzt mal. Ja, also... ich habe das gesehen, das Video, und dachte, oh, ist unglaublich. Warum das sich so nach Snare anhört, liegt darin, dass dann ein Metall, das sieht aus wie, ganz viele einzelne Metallstreben sind da drin, wie so ein Besen, so ganz lang, und das ist hinten drin, und die Platte ist nicht festgeschraubt richtig. Ja. Und dadurch stößt die diesen Besen immer an, und das gibt diesen Snare-Sound. Ne? Coole Sache. Also jetzt hören wir. Bin ich ja echt überzeugt. Jetzt, kannst du auch so toll spielen auf deinem Teil? Ich hab's ehrlich gesagt nicht richtig ausreizen können. Jetzt. Ja. Also das ist ein Cajon. Also das ist schon ein sehr geniales Instrument. Und ja, wenn man sich vorstellt, dass das halt alles auf so einer stinknormalen Holzkiste abläuft, ne? Ja, ich werde mal gucken, ob wir das Video, ich schreibe das mal auf, Cajon, Schlagwerk, werden wir mal in die Shownotes mit reinnehmen. Könnt ihr euch das da mal angucken. Also auf jeden das Fall. Ist eine echt super tolle Geschichte. Glaubt man gar nicht so. Ja, spielst du Instrument irgendwie, Holger? Nö. Gar nicht? Nee. Interesse? Na, Drums halt so ein bisschen, aber ich weiß noch nicht so. Also ich hätte gern so ein elektronisches Drumset. So ein richtiges? Das heißt so ein richtiges. Ich will es am Computer anschließen können und ab und zu mal zu meiner Lieblingsmusik dann ab und zu mal so ein Ding, Ding, Ding dazu mit Trommeln. Ja. Klavier spielen wäre auch super, aber. Ein Klavier, siehst du, ich hatte überlegt, ob man das Klavier angeschlossen kriegt. Also wir würden es rankriegen. Ja. Wenn nicht, es gibt doch eine App. Es gibt für alles eine App. Ja, aber ich meine ein richtiges Klavier. Ist nämlich auch so eine Sache, auch so eine genau, und da finde ich euer richtig super. Es klingt richtig. Handkoordination. Soll ich mal gucken, ob ich es rangehe? Jetzt? Also Kabel habe ich da. Wir können Musik einspielen. Wir können wenn du hier umbaust. Das erste Mal. Genau, du kannst Gitarre spielen. Ich brauche nicht umbauen. Also ich kann im Prinzip Pause? Also genau, wir können es so machen. Ich mache mal ganz kurz Pause und stöpsel mal nur das Klavier an. Stöpsel mal nur das Klavier an und nimm das Mikro schnell mit rüber. Oder so. Ja? Ja. Dann, ihr merkt jetzt von der Pause gar nichts. Ich mach jetzt einfach mal Pause und dann geht's jetzt sofort weiter. Mal drück. Ihr merkt von der Pause nichts. Nee, merkt man ja auch nicht. So, hier, so. Jetzt sind wir wieder da. Pause vorbei. Ja, es war eine längere Pause. Ich musste tatsächlich die Aufnahme runterbrechen. Nur, um das Klavier anzuschließen. Ja, also auch ein tolles Instrument, womit man so ein bisschen die Koordinationsfähigkeit testen kann. Ja. Und während Holger sich mal im Musikkatalog weiter informiert, kann ich euch ja mal zeigen, was mit so einem Klavier alles machbar ist. Das ist wohlgemerkt ein elektronisches, eine Triangel. Auch das muss man beherrschen. Ja, habe ich letztens gesehen. Dachte ich, oh mein Gott, ich kenne immer was so ping, ping, ping und so, aber. Oh. Aber, siehst du hörst falsche Töne. Ja, ich bin jetzt auch kein Pianist, aber ich versuch's nochmal. Das war gut oder? Ja? Fein. War ein gutes Stück. Das will ich mal noch fast noch ist, oder? Gut, ne? Ja. Genau, das ist mit so einem, also das ist ein Digitalpiano, da kann man ja, natürlich auch. Ja, wollte ich gerade sagen, das finde ich super, weil das klingt fast wie nichts. Ja, also es hat auch, man kann sogar einstellen, was ich vorhin gesagt habe, wenn du ein altes Klavier hast, einen alten Flügel, musst du halt doll auf die Tasten hauen. Ja. Auch diese Empfindlichkeit kann man hier einstellen, ja, dass du halt richtig reinkloppen musst. Ja, dann von Julias Gesicht einstellen. Wenn sie dann schon genervt da sitzt, weil sie, wenn du über Kopfhörer spielst, dann hört sie immer so klack, klack, klack, klack. Dann hast du halt auch richtig Schlagzeug, ne? Im Gegensatz zu diesem Puppenschlagzeug, was wir hier vorhin hatten, hier diese zwei Stäbe zum in der Luft hauen. So. Man könnte ja Halo einstudieren jetzt. Halo? Hört man mich eigentlich? Ja, durch. Also ich höre dich, aber es kann sein, dass ich übers Ohr höre und nicht übers Mikro. Sag mal was, Holger. Ja. Hallo? Ja. Hört mich jemand? Hallo Welt. Ist das nicht diese Spielautomatenmusik? Ich weiß nicht. das sind ja mal diese Spielautomaten in Casinos oder sonst wo, wo er eine Kneipe. Nein, das war der Entertainer. Ja, genau. Love also, to entertain you. Ich komme jetzt mal wieder zu dir rüber. Musst du jetzt wieder Pause und umstecken, oder? Nee, wollen nicht. Boah, Chaos Dilator Pro. 370 Euro. Ja. Ist ja fast geschenkt. Da sind die Fältchen aber schon grün. Da brauchst du dir nichts mehr aufkleben. Der Chaos-Silator, da gibt's auch, wer jetzt nicht weiß, was das sein soll, da gibt's einen Blogbeitrag zu. Genau. Deswegen gehen wir ja davon aus, dass alle wissen, was das ist. Nee, das fett. Also so ein Chaos-Silator, das wäre was für mich. Genau, was ich noch fragen wollte zu dem Chaos-Silator. Du kannst doch da immer deine, sag ich mal so, beispielsweise 10 Sekunden aufnehmen, deine Drums zum Beispiel, ding, ding, ding, ding, ne? Achso, ja. Also Drums hat das Teil nicht. Nicht? Also, so sicher wird. Entschuldigung. Falscher Regler. Nee, doch, Drums hat das natürlich. Drums ja, hat das doch. Teil auch, ja. Genau, und kann man da den Rhythmus auch ändern? Also sprich, wenn ich unterwegs mal wieder einen anderen Rhythmus reinnehmen will, dann geht es auch. Nee, was du aufgenommen hast, hast du aufgenommen. Ja. Und ich weiß nicht, ob du den Beitrag und das Video gesehen hast, was unter blog.ü... ich habe die falsche Webadresse eben aus Versehen genannt. Nein, natürlich unter www.selfmedia.de/blog. Ja, da... Das wäre mir jetzt aber peinlich. Müssen wir das jetzt rausschneiden? Nee, das müssen wir nicht rausschneiden. Ich habe das Gefühl, ich höre mich gar nicht über die Kopfhörer. Ach so? Hört man mich wirklich? Guck mal, da leuchtet auch kaum... Ach so, doch, da leuchtet was grün. Nee, das bist du. Nee, man hört dich schon, Holger. Ja, okay, gut. Nicht, dass du jetzt hier den Alleinunterhalter machst. Ich kann dich ja noch ein bisschen aufdrehen. Dreh mich mal auf. Ja, alles gut. Okay, willst du auch ein bisschen rauschen? Ja. Muss man nachher wieder wegmachen? Alles schön. Okay. Ja, da kann man, also du nimmst mit dem Chaos-Silator, das ist ein, ist das ein Sampler? Ich weiß gar nicht. Das ist auf jeden Fall ein Synthesizer. Ja. Da kannst du ein Schlagzeug aufnehmen, dann spielt er das in Schleife ab, ne? Ja. Loopt es. Loop, genau. Und dann kannst du irgendwas dazu spielen, das nimmt er auch auf, aber du bist dann nicht in der Lage, das vorher aufgenommen zu löschen, das geht nicht. Ach so, okay. Ne, du musst dann schon... bin dann alles. Du musst dann schon bei dem Geräusch bleiben, ja. Das ist ja schade. Ja. Ansonsten wäre das ja... Ja, aber das... Da brauchst du gar keine Instrumente mehr, dann kannst du alles selbst spielen. Je nachdem, wie viel da einprogrammiert ist an Instrumenten. Also da ist schon eine Menge drin. Aber es ist natürlich wirklich so, dass das dann, wenn du so einen Loop aufzeichnest, so ein Loop ist nach 10 Sekunden langweilig. Ja. Ne? Hast du dir das übergehört. Analoge Mixer. Hier ist aber natürlich, kannst du noch ein paar Knöpfe drehen. Für 1000 Euro. Nachdem du neulich anfingst, dass wir ja hier noch jemanden dazunehmen wollen. Die MG-Serie. Dachte ich, toll, jetzt habe ich hier einen Mischpult zu stehen mit 2 Mikrofoneingängen, jetzt kommst du mir noch im dritten an. Mit dem dritten Mikro? Nee, weil du sagtest, ob wir nicht noch jemanden dazunehmen wollen. Ja, naja. Ja, hätte doch nicht funktioniert. Weil du bloß 2 Eingänge hast. Weil nur 2 Mikrofoneingänge sind, genau. Oh, schlimm. Es sei denn... Da müssen wir so ein Verteiler ranbauen. Ja. Nee, 2 Mikro über einen Eingang. Das rauscht jetzt schon so. Dann jetzt noch ein Verteiler daran. Mann. Du kaufst auch hier was halbherzig, oder? Ja, ich hab wirklich überlegt, ob 2 reichen und ich dachte ja klar, ich kenne ja keine 3 Leute, mit denen ich einen Podcast aufzeichnen könnte. Ja. Marco ist ja so schüchtern, hat er. Nee, Marco ist sogar schon in einem Podcast, den ich mal produziert habe, dabei gewesen. Von der alten. Und da hatten wir einen Podcast gemacht zum Dschungel, diese Dschungel im Fernsehen, ne? Ja. Ich bin ein Star, holt mich hier raus, und hatten halt diese Essen zubereitet, die auch so komisch aussahen und haben die dann während der Sendung verköstigt. Ja, super. Genau. Marco, ja, ich würde den immer fragen. Also letztendlich, ich überlege, das Mikro, wenn man das hin und her reicht, das würde eventuell auch gehen. Ich kann es einfach mal, ich nehme es mal kurz raus. Na, guck mal, wenn er hier so neben mir sitzt, dann so ein bisschen. Ja, also das hat ja auch mit Marino und Enrico letzte Woche zum Weltuntergang, hat das ja auch alles geklappt. Ja, wenn es um Weltuntergang geht, mein Gott, da kann man schon mal... Da kann man ruhig mal enger beieinander sitzen. Genau. Ja. Meine Vermutung ist ja, dass die Mayas einfach keinen Bock mehr hatten, den Kalender weiterzumachen. Und sich dann vielleicht aus Spaß gedacht haben, so, da ist dann zu Ende, so. Ja, ich dachte wahrscheinlich, das kann sowieso keiner mehr überprüfen mit 100 Jahren. Außerdem, da gibt's schon gar nicht mehr. Alle gefressen von Krokodilen und Tieren und Löwen. Ja. Ja. Wir, also ein Instrument hätten wir ja noch, wenn wir hier schon mal so in Probierlaune sind. Vor allem, ich wusste ja gar nicht, dass Maren da so empfindlich reagiert drauf. Echt nicht? Ich habe sie dann so ein bisschen aufgezogen noch mit, aber... Ich dachte, nächstes Jahr keine Weihnachtsgeschenke kaufen. Schon mal sicherheitshalber nicht das Gute. Genau. Ja, das wird nächstes Jahr meine Ausrede. Warum ich keine Weihnachtsgeschenke gekauft. Du hast gedacht, der Weltuntergang kommt. Genau. Marlene hat mich so überzeugt. Oh, jetzt. Ja. Wollen wir zum Weltuntergang in einer gemütlichen Runde zusammensitzen, so alle so? Genau. Den Weltuntergang, den erleben wir dann quasi alle zusammen. Ja, das trommeln. Wir trommeln dann den Countdown. Dann können wir das Cajon mal richtig ausprobieren, ohne dass wir uns Sorgen machen müssen, wie genau. Wir Nachbarn. Eigentlich, wir könnten ja mal testen, ob die Nachbarn das überhaupt stört. Jetzt? So generell, genau. Also ich kann auch den Verstärker rausholen und dann können wir ja... Den Mini-Marshall-Verstärker. Der ist, was würde man Mini sagen? Das ist ein, der Verstärker ist kniehoch, ja? Hast du das beim letzten Mal schon gesagt? Das ist ein, der ist doch nicht winzig. Hast du den da stehen sehen? Ja. Ich kann ihm anschließen, der macht Krach für Erwachsene. Ja. Krach für Erwachsene. Ja, das ist ein Kinderspielzeug. Aber es macht auch Musik. Es sieht auch aus wie eine richtige Gitarre. Oder? Nee. Siehst du, jetzt erleben wir gerade so den Fetisch von René. An so an Musikinstrumenten. Ja. Ich kann so ein bisschen mit Papier wedeln. Vielleicht wird das auch musikalisch. Was macht man hier mit so einem... Woran erinnert dich dieses Musikstück, was ich gerade gespielt habe? Hast du es erkannt? Smoke on the Water. Ja. Und wo erinnert dich das dann? Das erinnert mich an was? An unseren ehemaligen Doktor von und zu und auf Gutenberg. Ach ja, hier war selber. Der wurde damit mit diesem Lied enteidigt. Oh weia, ey. Also man hat ja gemunkelt im Internet, wie ist der dass, da dass das Lied entwürdigt wurde. Ja, genau, habe ich auch gelesen. Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen unpassend. Ja, ich fand's gut. Also wenn man das nächste Mal müssen wir hier diese Vietnam-Musik spielen. Also wenn man das mit mir machen würde, ja, dass man mir einfach irgendeinen Titel aberkennt, den ich mir für teures Geld habe gekauft, ja. Ja, und dann auch so ein Trara für ihn, ja. Dann würde ich natürlich auch irgendwas total Abgefahrenes machen, ja, wo man... Zu meiner Beerdigung soll Wake Me Up Before You Go-Go gespielt werden. Oh, warte mal, jetzt muss ich was aufschreiben. Ja, schreib mal auf. Wozu ist denn hier so ein Controller da? Was? Was meinst Ganz du? Ganz viele bunte Knöpfe. Genau, das... Weil ich hier sehe 9000 Euro, ich dachte, oh mein Gott. Wie, also wenn du sowas hier meinst, das ist eine Platte mit vielen viereckigen Knöpfen. Das sieht hier wie das Twister-Spiel aus. Da kannst du Samples drauflegen. Du musst mal schauen, fürs iPhone gibt es auch so eine Programme, die sind dann mit Schlagzeuginformationen hinterlegt. Also wenn Blau noch dabei wäre und es gibt noch ein Gelb ist ja auch dabei, dann könnte es Twister sein. So eine Tanzdingens. Kennst du Twister noch? Ja, natürlich. Spielen wir regelmäßig. Nein. Ja. Du wolltest deine Lieblingsmusik uns erzählen, was du... Weil wir haben ja gesagt, wir reden so über Musik. Das war jetzt bloß so ein Beispiel, ich weiß gar nicht. Ja, hast du Lieblingsmusik? Gibt es so... Bands meinst du? So wie? Ja, so Bands. Bands. Was habe ich denn? Ja, Metallica auf jeden Fall. Also du hörst dann doch schon die härtere Musik. Ja, nicht nur. Na, dann Kings of Leon habe ich hier noch. Oh, was habe ich noch? Ach so, du guckst Soundtracks höre ich ja auch natürlich du ganz Du guckst deine Playlist gerade durch. Genau, also Halo-Soundtracks mag ich voll. Ja, ansonsten hier so, ja, was höre ich denn? The Killers, My Chemical Romance, Kings of Leon und... Okay. Ich hatte nur nebenbei mal so eine App, ne? Das ist jetzt so ein Softwaregerät, also ja. Hast du lauter Köpfe und liegen dann irgendwelche Samples drauf. Ja. Ja. Nee, also du hörst mir so harte Musik, also alles, wo ein Musikinstrument drin vorkommt, quasi, wenn ich das richtig. Gibt's auch Musik ohne ein Musikinstrument? Ja, Scooter? Also selbst die haben noch Musikinstrumente. Ja, synthetische. Also ja. Immer, also ich mag auch Soundtracks ganz gern. Soundtracks? Ja. Finde ich total langweilig. Echt? Ja, weil die Soundtracks sind drauf ausgelegt, im Hintergrund zu spielen und. Ja, aber manche, die sind so, haben so einen Wiedererkennungswert, sag ich mal. Das ist schön. Wenn sie im Hintergrund laufen. Ja, hier zum Beispiel Fluch der Karibik ist ja ganz bekannt. Ja. Ja. Haben wir übrigens bei Leos Konzert, wo hat er das eine auf dem Klavier gespielt. Ja, siehst du? Ja. Genau. Stimmt. Fand ich super. Und das, also ich höre nicht alle Soundtracks, aber. Da fällt mir auf klassische Musik wird bei der NFL für diese NFL-Films verwendet. Das sind immer so, wo Spiele zusammengefasst werden. Das kennt man nicht, wenn man kein NESN oder ESPN hat. Ja. Da wird dann klassische Musik im Hintergrund. Das ist halt so krass, dann du siehst sie auf dem Footballfeld halt rennen, ne? Und dann hast du so wirklich klassische Musik dazu, kommt super cool. Ja. Also das ist echt so ein extremer Kontrast, dass das schon wieder sehr interessant rüberkommt. Wie sieht's aus mit Football? Hast du schon mal? Ich warte auf dich, dass du endlich mal. Ja, also ich habe jemanden gefunden, der jetzt mit mir. Na ja klar, Berlin Adler. Ich glaube die Cobra Ladies. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber ich glaube die auch. Ich glaube die spielen auch. Also ich habe jetzt auch immer geguckt. Ich habe immer nur nach den Bullets geguckt. Ja, siehst du, wusste ich. Ja, weil die sind halt um die Ecke. Das denn ist dein so Blickwinkel ist ziemlich eingeschränkt. Na, ich war schon bei einem Adler-Spiel. So ist er nicht. Und du hast jetzt jemanden gefunden, der mit dir zum American Football also gehen würde. Auch noch mitkommen würde. Ach, der auch noch mit Zeit hat. Hm? Also der ist halt auch Vater. Hat auch so einer. Ja, naja, klar. Der muss auch arbeiten, hat ein Kind und so. Echt? Kenne ich den? Nee. Apropos. Oh, der ging auch von unserer Schule damals. Ja? Aber der war schon 10 Klassen jünger als ich. Ja, eben. Ja. Das passt ja vom Zeitpunkt her kaum. Hier, wir brauchen so ein 1000-Euro-Mikro. Das finde ich cool aus. Beim Mikrofon, beim Mikrofon dB. Ist auch ganz wichtig, wofür du sie nimmst, ob für Sprache. 150 dB ist ja schon nicht schlecht, oder? Also, Pegel, also 0 dB, ja. 0 dB ist der lauteste Pegel, den es gibt. Ja. Das gibt nämlich so, das ist so ganz komisch unterschiedlich. Also in der Tontechnik ist 0 Pegel das Laute. Ja. 15 Pegel, da würde ich schon übersteuern. Und das ist die Verstärkung, dB. Ja, aber wenn man dB in Lautstärke, es gibt auch dieses andere, also es gibt ja, wenn ich sage, dass der Trakt, der vorbeigefahren ist, der hat 100 Dezibel. Ach, Dezibel. Das ist auch von 0 ausgehend, das ist dann mehr als laut, stimmt schon, haut schon hin. Ja, aber was macht dann ein Mikro mit 150 Dezibel? Egal, ich wollte mal ganz kurz gucken, Football, die Berlin Bullets auf der Spielplan schon steht. Und der würde mitkommen, sagst du, und der ist auch Vater und ich kenne ihn nicht, weil er so jung ist. Warum ist der Vater, wenn er so jung ist? Tja. Warum ist der Vater, ich nicht aufgepasst? Frag ihn. Hast du nicht frag aufgepasst? Junge, nimm Fatally. Achso, ja, da sollte ich gleich noch eine Ankündigung machen. Am 27. März werden Cheerleader in Berlin gesucht. Werde ich mich mal gleich bewerben. Nee. Ich bin ja die Pummelfee, die getragen wird, denn so. Also ab 1. März ist wieder Training. Außentraining der Bullets. Also wenn du da mal vorbeigucken willst. Ich weiß nicht, ob ich mich da noch blicken lassen kann. Warum? Ja, ich war so lange nicht da. Na und? Also, hey, schön alte Zeiten, bla bla. Ja, das war auch das Erste, was ich bekommen habe, als ich mich bei denen gemeldet habe und gefragt habe, ob sie die Cheerleaders nicht auf einem Fest auftreten lassen wollen. War was du veranstaltest, organisierst nee, oder? Nee, ist ein Schulfest. War die erste Reaktion, mir eine Mail zu schicken. So, René, kannst du das mal bitte veröffentlichen irgendwo? irgendwo abdrucken lassen? Ja. Genau. Habe ich damit getan, ist im Internet abgedruckt jetzt. Ja. Irgendjemand hat es bestimmt aufgeschrieben. Oh. Ja. Ja. Also, um auf die Musikgeschichte zurückzukommen, dein Musikgeschmack umfasst also Bands. Ich höre total gern die 80er. 70er, 80er. Ah. Also ich muss sagen, ich habe gar nicht das. Ich bin auch kein Musikhörer. Echt? Gar nicht. Ja, okay, ich bin jetzt zum Podcast-Hörer mutiert. Ich höre auch kein Radio. Also ich kenne ja Leute. Ich finde Radio super. Echt? Also das Problem ist, dass ich die Woche so müde war. Gestern lief zum Beispiel nämlich dieser Rollenspiel Blue Moon. Ach so? Und das höre ich total gerne. Dann kam. Der läuft regelmäßig oder wie? Ist das so verstehen? Wird sich einmal also Monat, Blue Moon ist eine Radio-Einsendung, die nein, man auch. Falsch. Ja, hä? Radio Fritz. Ach, Fritz, Entschuldigung, ich bin die beiden. Die also, Blue Moon läuft auf einem der Sprachradios. Ja, kann man so sagen. Also, viele beschweren sich ja, dass da zu viel gequatscht wird, okay. Aber ich finde es angenehm. Also, Blue Moon ist eine Fritz-Sendung und die kann man, die könnt ihr noch die ganze Woche runterladen auch. Genau, das finde ich total doof. Ja, das ist das habe ich aber gesehen, dass du das dem Holgi mal getwittert hast. Aber was? na, gefragt hast, warum immer nur was eine Woche oder so. Ach nee, du hast generell den Podcast gefragt. Aber. Ja, ich wusste das halt nicht, dass es das als Podcast aber gibt. Aber ich kotze es an, dass man immer was eine Woche runterladen. Das sind aber rechtliche Geschichten. Da geht es ums Thema Leistungsschutzrecht und ja, es ist zu kompliziert, als dass man es erklären kann. Ich meine, wir, also, unsere Podcasts sind ja auch. Um es einfach zu machen, also um es mal ganz abstrakt darzustellen, ist es so, dass die Sendungen, die produziert werden, da produzieren ja Leute mit und es ist halt nur dafür gedacht, dass es einmal dargestellt wird, ne? Und nicht dauerhaft verfügbar. Mhm. Weil sonst müssten ja Leute, die bei der Sendung mitproduziert haben, zusätzlich vergütet werden oder entlohnt werden, ne? Und das nächste ist, dass, ich werde ja auch nicht entlohnt. Dass die Verlage sagen, dass sie dann, dass die Öffentlich-Rechtlichen in Konkurrenz treten, weil sie kostenlos Inhalte anbieten, die denen ihre Thematiken anschneiden, ne? Ja, das war jetzt wirklich ganz, es war auch ganz einfach nur erklärt, also es ist auch nur komplett halbrichtig, also da muss man sich ohne Gewehr einlesen. Ja, da muss man sich echt einlesen. Ja, nee, ich meine, Konkurrenz treten, ich meine, klar, jeder kann irgendwelche Inhalte zur Verfügung stellen, aber erstmal, der es hört, braucht halt die Zeit dafür. Ich höre, wie ich kann halt, ich habe auch nicht immer Zeit, manchmal höre ich drei Podcasts hintereinander, also wenn die wöchentlich erscheinen, höre ich manchmal drei Podcasts hintereinander, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Ja, und da muss ich halt gucken, was mich interessiert. Ich meine, da das hilft nichts anderes als private Podcasts zu hören. Oder sich das Zeug einfach runterzuladen, ob man es hört oder nicht. Oder, ja, genau. Ich sag mal, das ist ja auch eine Möglichkeit, wenn einer es runterlädt. Ich weiß nicht, iTunes. Du kannst das, glaube ich, auf iTunes, als RSS-Feed abonnieren, dann zieht das ja automatisch immer. Ja. Das wäre neu. Dann habe ich ewig Folgen, also auf meinem Rechner. Ja. Selbst wenn sie eine Woche online waren oder so. Ja. Auch für mich wieder so. Dann brenne ich mir die. Das hat ein Kumpel damals, also was heißt ein Kumpel? Vom Kumpel der Kumpel hat das damals gemacht. Was heißt Kumpel? Ich habe ja gar keine. Der hat es damals gemacht. Der hat hier alle Tommy Wash Folgen aufgezeichnet. Und er hat ja so einen riesen Stapel CDs gehabt. Ey, oh. Das hatten wir nämlich auch vor, dass wir da einen Service laufen lassen, der auch Tommy Wash aufnimmt. Der ist ja jetzt auf einen anderen Sender gewechselt. Ach ja, welchen? Tommy Wash ist bei irgend so einem Quake-Radio, was so hier... Quake? Was Quake? Nee, so rumquäkt, die mal so, wir haben die besten Hits und so, irgend so ein Sender ist das, keine Ahnung, ich weiß jetzt. 104 Punkte gleich rein, Energy oder so, glaube ich sogar. Also Tommy Wash fand ich schon ziemlich cool. Ja. Und wie heißt er? Jürgen Kuttner. Ist das von Sarah Kuttner, genau. Der Mann oder der Vater? Der Vater. Ist das. Aha. Der war auch immer ziemlich cool, der hat immer 16-Jährige verarscht. Was hat der, der hat bestimmt auch ein Buch geschrieben. Genau. Alte Ständer oder irgendwas. Oder stehendes Ernsthaar oder irgendwas. Hier, Saxophone. Das ist sehr interessant. Da habe ich übrigens zum Thema Musik neulich festgestellt, es gibt Google-Musik. Google-Musik? Google. Wie, wie Google, wie jemand angucken. Ja, genau. Google-Musik. Und zwar hatte ich bei Saxophonen geguckt, was sie so kosten, also nicht, weil ich den haben will, das war eine Vorbereitung auf einen Beitrag, den ihr natürlich auf www.silfmedia.de/blog lesen werdet demnächst. Ja, und da hatte ich geguckt, was so ein preiswertes Saxophon kostet, ob das, ob die halt gut sind, ne? Bezahlt man so 200 Euro für. Da schrieb einer, das verstimmt sich ständig und darauf kann man, also wenn man Google-Musik spielen will, dann kann man das nehmen, da braucht man nicht mal falsch spielen. Ja. Und da habe ich geguckt, was Google-Musik ist. Das ist Musik, wo du die Melodie ein bisschen an den Noten vorbei spielst, also falsch demnach, aber man kann es noch erkennen. Mhm. Und habe ich mal gegoogelt und habe einige Videos gefunden mit Google-Musik. Die du uns jetzt hier vorspielst? Oder ja, warte mal, doch, wir können mal. Was ist denn ein Chromatik-Tuner? Ist das hier so ein Taktgeber oder wie? Das ist ein Tuner, das ist ein Stimmgerät. Ach so. Der spielt gerade die Person ein A, deswegen steht da ein großes A auf dem Gerät. Ach so, und das links-rechts zeigt dann, wie viel du vorbei bist. Oder? Genau. Aha. Ja. Gibt's auch eine App für. Ja, Stimmen-Apps. Also, ich sag mal so, jemand mit gutem Gehör kann das auch ohne App machen. Ja. Also ich... Kinderschlagzeug. 290 Euro. Kinder schlägt man nicht. Warum gibt's Kinderschlagzeug? Warum gibt's Kinderschokolade? Kannst du mit der Hand machen. Warum gibt es Kinderschokolade? So, Google-Musik. Achso, warte mal, ich muss mal kurz das aufschreiben. Kinder schlagen. Also, es ist nicht meine To-Do-Liste. Letztens kam hier bei SternTV irgendwie über Schüttelkinder. Schüttelkinder? Finde ich ja auch schlimm. Ich hab. Erzähl mal, was Schüttelkinder sind. Schüttelkinder, das ist, wenn Also die haben das Beispiel gehabt, dass wenn Babys immer geschrien haben und die einfach nicht aufhören wollten, dass wenn die Eltern dann ausgerastet sind, ihr Kind immer so geschüttelt haben, dass die Kinder davon dann Schäden erhalten haben. Dauerhafter, also die sind dann sich querschnittsgelähmt, oder keine Ahnung, irgendwie so, also... Oh. Ja gut, wenn das Gehirn immer gegen die Hirnwand klatscht, dann ist schon klar, dass es nicht gesund ist. Ich hatte in der U-Bahn vor einigen Tagen gesehen, ein junges Pärchen, und die haben ihr Kind aus dem Kinderwagen genommen, das war so 1 bis 2 Jahre, und haben, also ich glaube, das war eher 1 Jahr, und haben die ganze Zeit das Kind hoch und dann und gucken und über Kopf und hin und her und so. Und dann das arme Kind, das kriegt doch eine Scheibe. Und dann ging es aber weiter, da hat die sich mit dem Kind hingesetzt und hat so im Schoß genommen und hat die ganze Zeit so ganz extrem Hoppereiter gemacht. So wie Maren, wa? Und wie Maren ohne Kind, ja. Ja. Und auf jeden Fall, also das hat einen völlig Mischugge gemacht, ja. Und ich dachte auch schon, ob die das Kind nicht mal 5 Sekunden in Ruhe lassen können. Und da war einer, der hatte Kopfhörer auf, so mittleren Alters, klingt ja, als wäre der schon 40. Der war so vielleicht Anfang 30. Anfang 30, irgend sowas. Und der wollte schon den Kopfhörer rausnehmen und was sagen, steckt er wieder rein. Und dann hat es ihm doch nicht gehalten, hat der Kopfhörer rausgenommen und hat gesagt, kannst du mal aufhören, dein Kind so zu schütteln? Ja. Also echt. Ja, manche denken da nicht nach, wa? Die dachten wahrscheinlich, die tun dem Kind damit was Gutes. Ja. Also, ja. Ich würde sagen, wir hören jetzt mal kurz, um wieder runterzukommen, ein bisschen Gucke-Musik. Ja. Vielleicht errätst du mir, welches Lied das ist. Achso, nee, du hast ja gesagt, wir sollen es erst vorladen lassen. Ja. Dann lassen wir es erstmal vorladen. Hier sind deine niedlichen Marshall. Du bist jetzt schon bei den Verstärkern, ja. Also wenn ihr euch ich habe ja von vorne angefangen, weil ich habe ja in der Mitte angefangen. Also wenn ihr euch für E-Gitarren interessiert, man kriegt für komplett 200 Euro schon E-Gitarre, inklusive Verstärker. Wobei man auch sagen muss, dass das dann natürlich keine gute E-Gitarre sein kann. Weil was ist denn das für ein Video jetzt, wenn ich mal die Qualität ist ein bisschen blöd. Das ist eine Kapelle. Also in dem Video, was wir jetzt gleich hören. So wie bei den Simpsons am Anfang. Nee, ist eine Kapelle und Kapelle spielt Guggemusik. Aha. Und ihr müsst erraten, welcher Song das ist. Hier bei den Gitarren, ne? Ja, also. Ich weiß ja nicht, ob du weißt, wie so eine E-Gitarre aufgebaut ist. Da sind ja so eine Tonabnehmer dran. Ne? Ja. Hier so eine. Magneten? Genau, so. Das sind magnetische Dinger und durch die Schwingung der Seite wird das Magnetfeld gestört. Dadurch entsteht eine Induktionsspannung, heißt das so? Jo. Und die wird dann weitergeleitet an den Verstärker über ein Kabel und kann dann eben lauter gemacht werden und manipuliert werden, ne? Ja. Und diese Tonabnehmer hast du an der Gitarre mindestens einen, aber meistens zwei und im Standardfall eigentlich drei. Also die, genau, das ist eine Stratocaster, ne, die hat drei Tonabnehmer. Die haben keinen Namen, ey. Und das andere ist eine Super Strat, ne, die hat auch drei. Und da unten die Les Paul, die hat zwei Tonabnehmer. Ne. Da gibt es aber auch unterschiedliche. Aber was ich sagen wollte, so ein Tonabnehmer kostet ja schon 80 Euro. Ja. Ne. Und jetzt kannst du ja ausrechnen, eine Gitarre mit drei Tonabnehmern, wenn die 100 Euro kostet, dann können da halt keine Tonabnehmer drin sein. Ja. Aber die kann man dann nachkaufen, oder? Kann man da beliebig so die kannst du rausschrauben, auswechseln? Ja. So natürlich. Also es ist ja nur ein Holzbrett, wo schraubst du raus, kannst du hinten rausnehmen. Ja, aber kannst du dann qualitativ irgendwie bessere, schlechtere? Ja. Okay. Also kannst du die Qualität so der Gitarre, letztendlich hast du ja nur den Holzrahmen, der, wenn ich die Seite anschlage, transportiert er die Schwingung ja auch. Ja. Ne? Und abhängig vom Holz ist natürlich auch der Ton dann besser oder schlechter. Ja. So, jetzt machen wir mal Guggemusik. Vorgeladen? Ha? Vorgeladen? Ja, jetzt machen wir Guggemusik. Achtung. Welches Lied? Also, der Leo würde es sofort erkennen. Das kommt mir bekannt vor. Ich habe es auch heute schon mal auf der Gitarre gespielt. Ja? Ich sag dir, wenn der Refrain kommt, vielleicht machst du es einfacher. Gleich geht's los, pass auf. Warte, noch nicht. Und jetzt kommt der Refrain. Ich weiß jetzt nicht, wie das Lied heißt, aber ich kenn's. Also das ist erkannt, ja. Matthias Rein. Genau. Verdammt, ich lieb dich, heißt der Song. Das ist ja wieder nicht so meine Musikrichtung. Ist nicht so deine Musikrichtung? Nee. Ja, ich habe gesehen, dass er also ich find's jetzt abgestürzt. Also der sieht auch sehr, sehr grausam aus. Er muss viel durchgemacht haben. Ja. Komplett pleite. Du kennst nur Leute, die super, viel durchgemacht super haben. Super erfolgreich. Ja, Holger. Und wie ich, hier diesen Schwarzkopf, weißt du? Da steht ein Schwarzkopf. Ja, der sieht so aus, als hätte er viel durchgemacht. Ich weiß nicht, ob der wirklich viel durchgemacht hat. Bei Matthias Reim weiß man es ja. Und Matthias Reim kenne ich ja nicht. Ach so. Also, ich kenne ihn so vom Hören. Ja, aber. Aus dem Radio. Der Mann im Radio. Ach so, stimmt. Ja. Ja. Also. Ja, Musik machen. Musst du ja unbedingt mal probieren, denn Holger und ich haben auch was ganz Großes vor. Ah, boah. Sein Facebook-Kumpel weiß es noch gar nicht. Ich habe durch Zufall entdeckt, dass Holger ein Kumpel hat. Kennst du den denn eigentlich? Ich kenne den nicht. Ich habe den mal jetzt auf Facebook. Ja, aber ich meine, woher wusstest du denn, dass das ein Musiker ist? Naja, also ach so, das wenn Foto? Bei Facebook jemand ein Mikrofon auf seinem Profilbild am Mund hat das mach ich und ein Fotoalbum, dann kann es ein, ach so, wo er eine SG, also vom Modell her die SG, das heißt die mit den zwei Cutaways, also Gesundheit. Ach, ist egal. Die zwei weg. Habe ich auch einen Beitrag, Link-Beitrag, und zwar den Gitarrenmodell-Beitrag, da könnt ihr euch mal angucken, wie eine SG aussieht. So ein Modell hat er auf dem Knie. Ja. Und das hat mich irgendwie dazu gebracht, zu vermuten, dass der in einer Band spielt. Ja. Zumal er in einem anderen Foto von seinem Fotoalbum auf einer Bühne steht mit ganz vielen anderen Leuten, die alle aussehen, als wären sie Musiker. Ich habe sie schon mal live gehört. Echt? Ich war mal auf dem Geburtstag und da haben die gespielt für die zwei Geburtstagskinder. Und cool. Also wie gesagt, also was ich jetzt mal anmerken muss, ja, die Musik war schon echt geil. Ja? Also was ein bisschen blöd war, irgendwie, ich habe die Mikrofone waren, glaube ich, ein bisschen leiser eingestellt. Deswegen konnte man den Text so ein bisschen schwer hören. Okay, dann hättest du ein Songbook besorgt. Aber ansonsten fand ich es schon richtig cool. Echt? Also ich muss ja sagen, ich hätte echt Bock. Also. Und irgendwie fragt mich jetzt jeder, woher ich den kenne. Warum? Weil du warst nicht der Einzige. Ach so? Ja. Ja. Ein oder ja, zwei aber, haben noch kommt der aus Berlin? Ja. Echt? Hat der einen Proberaum in Berlin? Weißt du das? Ja, ich glaube, wo waren das? Ich sollte da mal hinfahren, weil ich da irgendwie, aber da hatte ich keine Zeit. Echt, da muss man, kann man nicht hinlaufen? Nee, ich glaube nicht. Nee, der hat ja sein Verstärker-Zeugskram alles so bei seinen Eltern oder so, ja, gehabt und ich sollte das von seinen Eltern abholen mit, ja, ihm zusammen und dann ins Studio fahren. Oder irgendwo anders hin, keine Ahnung. Ja. Also ich hätte echt mal totale Böcke, also wirklich ganz im Ernst. Ja, erzähl. Oh. Nee, und mal da hier Gitarre einpacken, da hinfahren und dann da mal die Sau rauslassen. Ja. Rock'n'Roll, Dicke. Rock'n'Roll. Ja. Also Musik ist in sie eher. Die haben's drauf, finde ich. Holger, wenn du mit dem sprichst, sag ihm, stell ihn einfach vor vollendete Tatsachen. Sag ihm, er muss uns nur sagen, noch wann. Hm? Wir kommen bei ihm vorbei. Gitarre bringe ich mit, Gitarrenverstärker bringe ich mit. Wenn er sich über meinen Gitarrenverstärker auch tot lacht, ja. ja. Nein. Für dich besorgen wir eine Triangel. Bing, bing. Nein, es gibt sicherlich irgendwas, was du auch dazu beisteuern könntest. Du könntest. Das hier? Du meinst. Genau. Genau, das meine ich. Cembali? Nee, wie heißt das? Ich weiß es nicht. Julia, wie heißt denn diese... Oh, Julia schläft ja. ihr wisst, was wir meinen. So eine Handtrommel mit so Schellen in, genau, dem Rahmen. Genau, ich habe dazu mal Schellen gesagt. Tambourin. Mandarin war die Schrift. Tambourin oder sowas. Ja, Mandarin, genau. Nee, Tambourin, das ist ja auch drin gewesen. Ja, bei den Drums bestimmt irgendwo, oder? Nee, bei den Kinderinstrumenten ist es so, definitiv ja gewesen. Hinten. Also Holger recherchiert mal, wie das Instrument hieß. Wenn ich es jetzt auf die Schnelle finde. Ja, da gibt's bestimmt irgendwas. Also hätte ich echt Bock drauf. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, so als Gastauftritt mit auf der Bühne zu stehen. Ja, also man muss ja dazu sagen, bei der Gitarre gibt's ja nicht nur den, der die geilen Soli spielt. Die Bassgitarre gibt's nicht. Bassgitarren sind auch sehr cool. Ja, sondern es gibt ja auch die, nee, ist nicht mit drin. Aber finde ich. Gibt auch den, der die Rhythmus, also Rhythmusgitarre ist ja relativ einfach. Ja. Möchte ich mal behaupten. Weiß ich nicht. Sag mir jetzt nichts Rhythmusgitarre. Ich war übrigens neulich eine Gitarre kaufen und da hat sich der auch über meinen Verstärker lustig gemacht. Und zwar. Was hat denn? Nee, ich habe den Verstärker nicht mitgenommen. Und zwar war es so, ich habe dieses, iPad drin? Dieses Gerät, mit dem wir oh Mensch, wir sind schon im Podcast hier gleich durch. Also noch nicht viel drüber. Das Gerät, womit, ich muss mal gucken, ob wir überhaupt... Oh. Kannst du mal bitte hier aufhören, hier rumzuklopfen, knatschen? Okay, die Aufnahme läuft noch. Das Gerät, womit... ein iPad für 30 Euro? Nein, das ist ein... nur das Kabel. Da brauchst du diese Geräte nicht kaufen. Das sind, du hast für eine Gitarre, für eine E-Gitarre... Meist für einen Fuß, so eine Effektgeräte, ne? Da hast du Dreh, also ist ein kleiner Kasten, der ist, wie groß ist denn das, schwer jetzt zu sagen. für die Raucher unter euch, das ist wie sieben Zigarettenschachteln senkrecht hintereinander gestellt. So groß ungefähr ist der Kasten, ne? Und den stellst du dir auf den Boden, da sind Drehregler dran, dann kannst du den Effekt einstellen und dann ist noch ein Pedal dran, mit dem du das, na so, wah. Leider können wir es. Das habe ich bei meiner Rockband-Gitarre, habe ich das direkt unter diesem. Also was wir gleich nochmal machen können, nach der Sendung leider, weil das funktioniert jetzt leider nicht. An diesem wah muss ich immer an Jimi Hendrix denken. Also du meinst, ich meine jetzt nicht dieses Verzerren der Gitarrentöne. Nee. Sondern so wah. Also das, dieser Hebel, das ist, da brauchst du ja keinen Hebel. Nein, nicht diesen Hebel. Der ist bei meiner Rockband-Gitarre ist das so ein Hebel. Und ich habe aber extra nochmal so ein. Also dieser Hebel, ja, das ist der Yamaha-Haken. Der heißt Yamaha-Haken. Und der nennt sich, das ist ein Tremolo, Tremolo-Hebel. Ja. Oder auch Vibrato genannt. Ja. Ja. Und dieses Wawa, wie gesagt, ich schließe das gleich mal. Leider geht das nicht gleichzeitig aufzunehmen und diesen elektronischen Gitarrenverstärker zu benutzen, der in dem Gerät mit drin ist. Ja. Sonst könnte ich es jetzt hier dir mal vorführen, aber machen wir gleich. Nee, ich war mit diesem Gerät, mit diesem Aufnahmegerät halt, mit dem kleinen, was ja ein Gitarrenverstärker auch ist und ein Gitarreneffektgerät, war ich da gewesen und sagte zu ihm, ich würde die Gitarre gerne mal probieren. Ich habe Kopfhörer und Verstärker bei, also Verstärker in Anführungszeichen. Und da sagt er, Verstärker hast du bei? Ich habe ja so ein kleines Gerät und der nee, das musste richtig an einem echten Verstärker hören. Und ich sage, naja, ich will nur hier im Laden, wollte ich keinen nerven. Ne? Ja. Wenn du auf der Gitarre rumtrimmelt. Und da hat er gesagt, nö, das haben wir ja hier öfter. Da hat er die Ladentür zu, also es waren zwei Räume, hat er den einen Raum, wo die ganzen Gitarren hingen, hat er zugemacht, hat mir die Gitarre in die Hand gedrückt, den Verstärker eingeschaltet. Und dann hast du Jimi Hendrix raushängen lassen? Nö, ich habe halt nur so probiert, ob so ein paar Sachen alles hinhauen. Ja. Ja. Ja, und diese kleinen Kästen, das sind Effektgeräte, wie gesagt, da geht die Gitarre rein, geht dann in den Verstärker. Genau, hier, dieser Hebel, das ist dieser. Nein, der Hebel ist für noch was anderes. Der Hebel. Wie viele Hebel gibt's denn da, ey? Achso, welchen meinst du, den langen hier? Ja. Der lange, das ist der Yamaha. Genau. Der ist dafür da, der ist hinten an den. Aber wo siehst du denn? Ja, genau, hier ist ja noch so ein kleiner. Der kleine Hebel ist zum Umschalten zwischen den Tonabnehmern. Ach so, siehst du, und da kann ich bei mir an meiner Rockband-Gitarre mal so wow und alles andere einstellen. Ja. Ach so, ja, natürlich. Ja, also was du hier machst, ist, du hast eine Gitarre hat, ihr könnt ja mal die Augen zumachen und euch das vorstellen, den Hals, die Saiten gehen ja den Hals runter und im Gitarrenkörper enden die dann in einer, in der sogenannten Bridge. Ja. Da enden die Saiten drin. Und an die Bridge ist eine Metallplatte, die auf dem Gitarrenkörper befestigt ist. Und der Hebel ist ein kleiner Hebel an dieser Bridge dran. Und wenn ich diesen Hebel mit etwas leichter Kraft nach vorne biege, dann passiert nichts anderes, als dass ich die Metallplatte hebe. Die Saiten werden kürzer und machen. Und wenn ich das jetzt mit dem Hebel schnell mache, machen wir auch Lichtschwerter. Ne? Und deswegen Yamaha-Haken. Und die Gefahr ist natürlich, dass sich eine Gitarre dadurch schnell verstimmt. Weil das ist halt kein festes Teil. Ja. Ne? Ja. Und diesen Hebel, den haben halt nicht alle Gitarren. Ja, das hatte ich dir vorhin gezeigt. Das hat aber auch nichts mit diesem Wow zu tun. Doch, das macht dieses Wow. Ich zeig's dir gleich, Holger. Ich zeig's dir gleich. Und der andere Hebel, dieser kleine Hebel, der ist dafür, dass ich zwischen den Tonabnehmern, die unter den Saiten liegen, umschalten kann. Genau. Der hat drei Tonabnehmer. Der Tonabnehmer hinten am Steg, an der Bridge, der ist sehr hoch. Nee, ist der dritte. Das sind 1, 2, 3. Der hat sehr hohe Töne. Ne? Und der am Hals, der hat wärmere Töne. Und ich kann jetzt, der Hebel hat bei drei Tonabnehmern 5 Stufen, dass ich den alle drei einzeln einschalten kann oder die hinteren beiden zusammen oder die vorderen beiden zusammen. Ja. Und dadurch erzeuge ich bei einer E-Gitarre unterschiedlichen Sound. Ja, ne? Cool. Dafür ist dieser Hebel da. Wow. Ja. Wir können uns das gleich ganz in Ruhe. Das Tolle ist an einer E-Gitarre und an der Technik heute, dass wir uns das ohne Probleme auch noch um 23 Uhr anhören können, ohne dass sich jemand belästigt fühlt. Das sieht aus wie so eine Kiss-Gitarre hier. Das ist eine, die du da siehst, die sieht aus wie ein V. Ja. Das ist eine Flying V. Also die, das fliegende V. Ja, genau. Steht da auch da. Das steht da, genau. Und die andere, was ist das? Explorer, ne? Genau. Ja. Die habe ich leider jetzt bei der Auflistung nicht mit bei, weil die nicht so geschichtsträchtig sind. Ja, die beiden Modelle habe ich nicht dabei. Ne. Ich glaube, die von Metallica haben auch zwei. Ja, in der Heavy-Metal-Szene sind die sehr verbreitet. Und das hier ist so eine mit zwei Cutaways. Das ist das Johnny ist so Cash seine, oder? Nee, Johnny Cash hat wiederum eine Halbakustik-Gitarre, die erkennst du daran, dass die hat zwar auch so einen Körper, so einen großen, die hat hier so ein, die ist kein Holzbrett, kein durchgehend ist. Das ist ein hohler Körper. Mhm. Der hat hier wie so ein V, wie so ein F an der Seite. Ja. Kennt also, sich auch so. Also ja, man könnte jetzt echt eine Menge zeigen, aber das macht sich über einen Podcast. Hier, das ist so eine Johnny Cash-Gitarre, sowas hat er. Ne? Ja. Die gibt's auch mit Tonabnehmern. Also normalerweise macht die Sound ohne Tonabnehmer auch, aber ja, die ist halt halb akustisch und halb nicht akustisch. Cool. Ja. Ja, schade. Also in einem Videopodcast könnte man jetzt Cash, richtig was zeigen, aber. Habe ich dir mal einen Vorschlag gemacht? Was? Videopodcast. Ja, ich weiß, aber das ist technisch halt auch eine Nummer aufwendiger. Wir hatten Mac. Ja, ich denke, mit dem Mac ist alles so leicht. Ist ja auch, aber das ist hier, da musst du. Da müssen wir hier den aufräumen. Studio einrichten, Bluescreen, damit wir das Gefühl vermitteln können, wir säßen irgendwo. Ach so, im Wald. Am Wald. Nachts. Nachts im Wald. Genau. Allein? Allein, ja. Da gab es hier bei Radio Fritz, haben sie mal so einen witzigen Einspieler gespielt. Ups. Ah, oh, du mit Danny Röschen. Ja, ich bin, das war nur. Wer war so ein lustiger Einspieler? Also, hallo, hallo, hallo. Ich bin Johnny Cash. Ich bin schon längst tot, was sich nicht mehr ändern lässt. Fand ich super. Das war, du hast halt schon mal was Lustiges erzählt, was irgendwie nicht so bei mir angekommen ist. Ja, genau. Du hast mir vor der Sendung Videos gezeigt, die ich auch so gar nicht lustig fand. Das muss aber lustig sein, weil das ist Comedy Central. Echt? Also ja, Comedy Nein. Central finde ich aber auch nicht so lustig. Ja, ich merke, ich habe das gemerkt. Weißt du, woran mich die Situation erinnert hat, als du vorhin mir das Video so freudestrahlend zeigtest? Ja, wir haben eine unterschiedliche Geschmäcker. Ich war auf einer Messe gewesen. Und da war eine Hostess, ja? Ja, stimmt, ja, die ITB, ne? Genau, ich war auf der ITB und da was war hast du denn da gemacht? Eine Hostess. Erzähl ich gleich danach. Wolltest du deine Webseiten verkaufen? Nee, erzähl ich dir gleich danach. Und die Hostess war Mathe-Studentin. Ja. Und die kam dann. Die hat jemand ausgerechnet, wa? Nee, die kam freudestrahlend dann an zu mir und sagte, soll ich dir mal Mathe-Rätsel stellen? Ich guckte sie an. Sie merkte sich schon, okay, die Begeisterung ist nicht voll da. Ich sage, naja, kann ja nicht so kompliziert sein. Und das hat sie voll auf sich bezogen. Ich sage, wenn du in der Lage bist, mir das hier auf dem Messestand zu erzählen. Ja. Ne? Also so habe ich es auch gemeint. Ich habe das jetzt nicht auf sie bezogen. Und hat sie mir das Rätsel gestellt. Und dann sage ich, ja, das war irgendwie, also das Rätsel ging darum, zwei Statuen, eine lügt immer, eine sagt immer die Wahrheit und von denen will ich was wissen. Welche Frage muss ich stellen, damit ich die Wahrheit erfahre? Ja. Also wen, und damit ich rausfinde, wer ist der Lügner und wer nicht. Ne? Hm. Und das hatte ich irgendwie mal gehört und hatte ihr gesagt, dass halt man irgendwie. Ich würde auch eine Farbe zeigen und sagen, welche Farbe ist. Also ist das. Ja, dann sagt der eine ist grün, der andere sagt, ist nicht grün. Ja. Ja, und wer ist jetzt. Du weißt ja nicht, welcher der Lügner ist und welcher der Wahrheitssager ist. Na, das wäre so meine Testfrage. Wenn ich dich jetzt frage. Darfst du nur eine einzige Frage stellen. Ja. Und das geht dann so in die Richtung, nee, du musst ja nach dem Weg fragen. Welcher ist der Weg, der hier rausführt oder so, ne? Und die Lösung ist irgendwie, dass du sagst, wenn ich dich fragen würde, ob das der richtige Weg ist, was würde der andere dann antworten? So in der Form ist halt die Lösung. Ja. Ist ja auch wurscht. Ich nicht sagte so zu ihr, kommen. Ich habe dann auch zu ihr gesagt, naja, das ist irgendwie, ich muss halt so und so fragen und dann meinte sie, das haut dich jetzt nicht so vom Hocker, oder? Ich sage, also ich fand es jetzt auch nicht so. Sie war total begeistert, weil sie das irgendwie auf der Messe gelernt hat, dieses, ja. Ja, die sind immer komisch, diese Leute. Ich habe bei mir Nein, die waren nett, die Hostess. Ich habe bei mir in der Klasse auch so einen Physikstudent gehabt, der ist abgegangen wie ein Zäpfchen. Was hat die für Zäpfchen? Der ist abgegangen wie ein Zäpfchen. Ach, der ist abgegangen wie ein Zäpfchen. Der war, ja. Also mein Dozent, der ist ja auch Ingenieur gewesen, oder hat den Ingenieurstitel oder so. Und nix gegen Ingenieure, ich kenne auch welche. Nee, nix gegen Ingenieure, aber der war auch total unbeeindruckt von dem, was der ihm da halt erzählt hat. Und er so, interessiert mich doch nicht, das funktioniert so, das sind physikalische Gesetze. Ja. Er weiß es zwar, aber es interessiert ihn nicht so wirklich. Ja. Ja. Nee, ich war auf der ITB ausstellen. Ja. Also mit unserer Firma Software verkaufen, nicht Webseiten. Software? Ja. Was habt ihr denn für Software? Und zwar ist es so. Können wir hier Werbung machen? Nee, brauchen wir nicht. Ach so. Es ist so, dass. Was habt ihr für Software? Ja, ich versuche gerade, dass ich es nicht so kompliziert erkläre, weil mir wird manchmal vorgeworfen, dass ich Sachen, komplizierte Zusammenhänge zu kompliziert erkläre. Ich finde das so cool, der Podcast mit Maren. Wie hast du denn angefangen? Unix? Enix? Ach so, ja. Das habe ich überhaupt nicht kapiert. Wie? Das ist nicht kapiert? Ich war mir so hoch. Ich kenne das nicht. Was soll denn das sein? Wir hatten drüber gesprochen, über diese Computergeräte. So hast du zugehört, der Univac. Ah ja, das stimmt. War der erste Computer, einer der ersten Computer. Ja. Wann? Ja. Ich weiß es auch nicht mehr. 1900. Irgendwann in den 30ern. Ja, ist ja auch egal. auf jeden Fall ist so die ITB ist eine Tourismusbörse, ja. Ja. Und da sind viele Reiseveranstalter vertreten, die sagen, hey, hier kommt und kauft unsere Reise, es sind auch Länder vertreten, die sagen, komm, mach doch mal wieder Urlaub in Schweden, ne? Also darum geht es darum, den Leuten den Anreiz zu verschaffen, eben dorthin zu fahren, um da Geld umzusetzen. Ich kenne mal die Werbung hier, komm nach Zypern. Ja, komm nach Zypern, genau. Und die Sache ist die, dass Reiseveranstalter zu unserer Kundengruppe zählen. Also Reiseveranstalter, wir machen Software für Reiseveranstalter zum Beispiel. Ja, genau. Ne? Und jetzt ist es so, dass wir gar nicht so viele neue Kunden dort auf der Messe unbedingt haben, sondern dass die Reiseveranstalter, die eh schon mit uns Geschäftsverhältnis haben, ja sowieso auf der ITB sind und nicht extra nach Berlin kommen, also eher so nicht extra zusätzlich nach Berlin kommen müssen und dann auf der Messe zu uns kommen, auf den Stand, und dann werden da Sachen halt noch auch so besprochen, ne? Werden auch Termine gemacht. Und was ich da cool finde, ist, dass sich auf der ITB eine Messe für die Messeaussteller entwickelt hat. Das heißt, die Messeaussteller können in eine andere Halle gehen, das nennt sich dann Travel Technology, und da sind quasi denen ihre Geschäftspartner, die ihnen Software verkaufen. Das heißt, stell vor, ich bin Reiseveranstalter, ich fahre zur ITB, um auszustellen für meine Kunden, und dann gehe ich noch in eine andere Messehalle und informiere mich über die neuesten Technologien für mein Unternehmen. Ach so, ne? Also eine Messe in der Messe. Ja. Und das war der Grund, warum ich da war. Ach so. Genau. Das gab's auf der Gamescom-Convention auch. Ja? Für Jobs. Ach so. Habe ich ja erzählt, die Bundeswehr und das, ich hatte und aber die auf der ITB, für Arbeit. Ich hatte auf der ITB auch schon das Arbeitsamt gesehen, glaube ich. Aber letztes Jahr. Die sind auch überall. Ja, ich glaube, die Agentur für Arbeit war da gewesen. Die suchen sich die ganzen Nerds raus. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Komm zu uns, komm zu uns. Hier, hör auf bei dem. Komm zu uns. Ja, ich glaube, das von die Agentur für Arbeit war neben diesem World of Warcraft Stand. Ein World of Warcraft Stand? Ja, also so. Hersteller Blizzard Entertainment, Activision Blizzard oder so. Die haben sich bestimmt, die ganzen Online-Spieler, das kriegen wir euch auch. Ja. Holger, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja. Ich wollte jetzt kurz noch ein paar Sachen klären, die in dieser Sendung Jimi Hendrix nachmachen? Gefallen sind. Das machen wir nach der Sendung. und zwar ganz am Anfang. Also jetzt Ausleitungsgespräch. Ihr könnt noch mit zuhören. Du hattest gesagt, dass Halo ein sehr gutes Spiel ist, ja. Also man muss dazu sagen, es ist auch ein gewaltverherrlichendes Spiel. Ja. Und Killers- Waffen gehören nur in Killerspiele. Genau. Also Killerspiele gehören nur in Erwachsenenhänden. So spielt keine Gewaltspiele. Also wir müssen jetzt die Mainstream-Meinung noch mit vertreten, meine ich. Also, ach so, ja. CDU. Ja, also spielt keine CDU Gewaltspiele. Wieder. Nee, CDU, jetzt muss ich CDU auch noch aufschreiben. Dann kommen wir ja nie zum Ende. Okay, also der Podcast, also, wir brauchen uns, wir hören uns nächste Woche nicht, wir senden durch. Wir senden durch. Ne? Livestream. Also, keine Gewaltspiele. Versucht, eure Kinder von Gewaltspielen fernzuhalten, weil Killerspiele sind nicht gut. Ja, okay. Gesundheitsschädlich. Aber es gibt auch Leute, die das in Ordnung, also die gern Halo spielen. Eigentlich nur Halo. So. Soll ich jetzt noch ein paar Namen nennen? Dann kannst du auch nein. Du hattest über Tote, du hast dich über Beerdigung lustig gemacht. Das fand ich auch nicht in Ordnung. Also, was ich nicht gut fand, ist, dass du dich über eine Beerdigung, du hast gesagt, du willst auf deiner Beerdigung, darüber macht man keine Witze, Holger. Also wirklich, das ist pietätlos. Ja, nicht, das ist ja eine Geschmacksart, oder? So. Also man kann auch der Meinung sein, dass es lustig ist, ja, aber ja, genau. Wir versuchen jetzt im Mainstream zu bleiben. Ich bin nicht Mainstream. Dann hatten wir vorhin Kinderschlagen gesagt. Also das war mein Vergehen, weil ich bei Kinderschlagzeug den Bezug hergestellt habe zu Kinderschlag. Genau, wir sind eher also für Kinderschütteln. Ein Kinderschlagzeug ist natürlich nicht irgendwelches Zeug, womit man Kinder schlagen kann, ja. Genau. Ein Kinderschlagzeug ist ein kleines Schlagzeug für Kinder. Ja. Ja. Damit sie ihre Eltern schlagen. Und CDU wählen geht ja wohl gar nicht. Ja? Also wenn du der allgemeinen Meinung. Jetzt muss ich erstmal überlegen, sind wir jetzt für oder gegen den Mainstream, wenn du jetzt sagst, CDU wählen, die sind doch an der Macht. Ja, aber nee. Achso, da müssen wir jetzt dagegen sein, genau. Die sind ja alle gegen CDU. Also man ist allgemein gegen CDU. Man ist eher für sowas wie. Die denn an der Macht? Ja, das ist komisch. Weiß ich auch nicht. Wahlbetrug, wir decken es auf. Genau. Also, ja, wir sind alle gegen CDU, aber irgendwie sind die an der Macht. Komisch. Ja. Ich glaube, im Moment sind wir so eher für SPD und Grüne oder so, glaube ich. Ja, echt, ich finde das eine Schweinerei, was sie gerade abziehen. Was denn? Mit der Laufzeitverlängerung der Atomkraft. Die ist doch ausgesetzt. Ja, die Verlängerung verlängert. Ja, jetzt kommt mir das Komische, was mir so komisch vorkommt. Erst erzählen sie, ja, sie werden verlängert und so. Ja. Dann, wenn ich die verlängere, muss ich ja davon ausgehen, dass sie sicher sind. Jetzt auf einmal ist hier dieses Japan-Ding, jetzt müssen sie auf einmal wieder alles stopp. Wir müssen erstmal kontrollieren, ob sie sicher sind. Pass auf, das ist so. Jetzt ist gerade was passiert mit Atomkraftwerken. Jetzt sind wir natürlich alle noch mehr dagegen, als wir vorher schon waren. Die Medien sind schuld. Die Medien sind Meinungsmacher. Ja, das hat man schon geklärt, aber trotzdem. Ja. Aber jemand, der sich selber ein Bild machen kann, der ist natürlich immer nicht für das, was die Medien sind. Der ist auch dann immer dagegen. Genau, wir sind dagegen. Ja. Wir sind immer dagegen. Also am besten kommst du sowieso mal, wenn du dagegen bist. Einfach, also wir sind sowieso, wir sind gegen Gewalt, wir sind dagegen, dass man sich über Beerdigungen lustig macht, wir sind gegen das Schlagen von Kindern und wir sind gegen die CDU. Genau. Ja. Und wir fragen uns trotzdem noch, wie die CDU an die Macht gekommen ist. Wir sagen ja, wir decken es auf. Nee, aber was wollte ich denn jetzt sagen? Toll, ich hab's mir nicht aufgeschrieben. Genau, nee. Naja. Ja. Du kannst es dir, vielleicht fällt es dir ein, wenn du die Sendung nochmal anhörst. Wenn ich mir die Sendung nochmal anhöre, ja. Ja. Und erklären wir das in der nächsten Sendung. Machen wir das so? Ja. Genau. Gut, ich würde sagen. Kommt der Super-GAU? Welcher? Ach so, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Man muss ja nicht immer dagegen sein, aber man sollte mal so hinterfragen und sich dann vielleicht auch nochmal woanders informieren. Ja, aber das ist ja mit Arbeit. So mehrere Meinungen einfangen. So. Nee, das ist aber mit Arbeit verbunden. Das ist doch viel einfacher, wenn ich einfach erstmal dagegen bin. Das ist doch viel leichter. Ich kann ja Texte auch schnell überfliegen. Ja. Also manche Berichte finde ich sowieso ein bisschen komisch geschrieben. Welche Berichte? Na, weiß ich nicht, über ein bestimmtes Thema. Man steht, denke ich, wie soll ich sagen? Es steht in der Zeitung, steht nie dieser Artikel, ja, genau, stellt die subjektive Meinung des Vorschau, Autors dar. Vorschauberichte. Vorschauberichte? Für was? Ich sag, ich kenne das jetzt in Sachen Videospielen. Zum Beispiel. Aber ich habe das, glaube ich, auch schon mal hier woanders entdeckt und so. Ja, was willst du denn? Ich sag mal, aber wenn jetzt über, wie sich, die kündigen was an und 2 Jahre später erscheint und so, dann kommt ab und zu mal so ein paar Häppchen, so Info-Häppchen und so, und dann kommt irgendwann so ein Vorschaubericht und dann erzählen sie mir wieder alle, was das über die Zeit da mal zu berichten gab. Dann lese ich mir die Artikel gar nicht mehr. Dann lesen sie, also schreiben nichts Neues. Ja klar, du musst eine Zeitung vollkriegen. Ja, bis auf so ein bisschen vielleicht ihre eigene Meinung oder so, aber. Ja. Übrigens, mir fällt gerade ein, eine objektive Meinung gibt es nicht. Deswegen ist es auch unheimlich schwierig, was Objektives zu publizieren. Ja. Es sei denn, man ist immer für die Meinung, für die alle sind. Wobei es auch schon schwierig ist, rauszufinden, wofür sind gerade alle. Ja, aber selbst das ist ja schon so ein bisschen. Das ist einfach, man muss nur Finger feucht machen und in die Luft halten. Dann merkst du, woher der Wind weht und dann kannst du die Meinung. Aber also, ich sag mal, wenn man dann länger Zeitungen liest und sich, bevor man diesen Artikel liest, schon mal so ein bisschen eigenen Gedanken macht, dann kann man sich ja vielleicht auch mit anderen identifizieren und weiß schon mal so, wie tickt derjenige. Oder du guckst immer, wo die Stärkeren sind, welche Meinung die Stärkeren haben. Das ist auch mal eine gute Idee. Das ist ja Blödsinn. Ich versuche nur, für alle, die konfliktfrei leben wollen, eine Lösung zu finden. Ja, das mache ich auf Arbeit immer. Konfliktfrei. Ja? Immer Ja sagen. Ja. Okay, dann Holger, wollen wir jetzt Feierabend machen? Dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder. Genau. Du warst jetzt schon 2 Wochen nicht dabei. Es kam Podcasten, dann kam Weltuntergang. Und dann kam gar nichts. Letzte Woche kam gar nichts, wegen der ETB. Ja, aber davor waren wir ja wieder. Ja. War schon fast 4 Wochen. Ja, ach so, jetzt, wie wir uns gesehen haben. Ich dachte jetzt folgenmäßig. Stimmt, ich habe mich gewundert, du bist größer geworden. Aber egal. wir hören uns in demnächst wieder. Du bist kleiner geworden. Auf www.silfmedia.de/blog. Und Holger, ach so, du hast ja deine Kontaktmöglichkeiten im Outro. Genau. Ach so, ach Mensch, Outro. Ich muss Outro raus. Ja, siehst du? Ich wollte noch sagen. Sollen wir die Uhr nochmal umdrehen? nee. Ich wollte noch sagen, wir lassen diesmal auch den Spruch aus Zeitmangel weg. Und ach so, ja, genau, siehst du, daran wollte ich dich eigentlich vor der Sendung noch erinnern. Nee, hatte ich mir aufgeschrieben, aber ich dachte, dann lassen wir ihn heute einfach mal weg. Ja. Weil, das ist einfach nicht die Zeit. Ja, aber zum Unterregeln. Nö, lass ich drin. Ja, und dann auf Arbeit. Bin jetzt einfach mal dagegen. Aber genau, wir sind immer dagegen. Ja. Okay, dann verabschiede dich heute. Ja. Oder tschüss. Willst du noch was machen? Wolltest du ein Geräusch machen? Nee. Kannst du ein Geräusch machen? Ja, du hast ja nichts Auge getroffen mit dem Schlagzeugstick. Ja, nee, so, ja. Gut. Mach aus. Tschüss. Dann bis dann. Tschüss.